Eine neue Folge MT5. Es geht weiter mit dem 2021 Update und der Fraktion, die vermutlich am meisten neue Einheiten dazu bekommen hat, den Baratheons. Viel Spaß! Ja, hallo, ich mache weiter mit den 2021 Updates. Die letzte Folge ist ja recht lang geworden und das, obwohl ich sogar noch vergessen habe, die Attachments von den Neutralen, die neuen Hedge Knights, dazu zu geben. Als Kavallerie-Attachment. Deswegen reiche ich die gerade noch nach. Da gibt es zwei unterschiedliche Attachments. Man hat ja vier Modelle natürlich in der Box dabei und kann die dann quasi als eine Einheit oder vier einzelne Attachments spielen. Beziehungsweise, wenn man jetzt in die Einheit selber ein Attachment reinstellt, hat man ja auch quasi noch ein Modell frei, das man auch als Attachment benutzen kann. Da kann man dann auch ein bisschen kreativ sein. Und zwar gibt es ein Attachment Fortune Seeker und ein Attachment Glory Seeker. Der eine sucht also nach Fortune, sind das Reichtümer? Und der andere sucht nach Ruhm, Glory. Genau. Der Fortune Seeker hat die Fähigkeit Dauntless. Jedes Mal, wenn die Einheit einen Moraltest besteht, dann darf sie eine Wunde wiederherstellen. Und Motivated by Coin. Wenn man den Geldsack auf den Taktiksport nimmt, kann die Einheit, wo der Fortune Seeker drinne ist, eine freie Attacke machen. Für einen Punkt das Ganze finde ich schon ziemlich cool, gerade das Motivated by Coin, wenn man jetzt den in eine Kavallerieeinheit reinsetzt, die auch ein bisschen mehr Punch hat, wie zum Beispiel die Champions of Stack oder die Houseboat und Flayman. Eine freie Attacke über den Geldsack ist immer gut. Und dazu halt noch mit dem Moraltest eine Wunde herstellen, ist bei Kavallerie jetzt auch nicht so schlecht. Die sind ja meistens teurer, das heißt, eine Wunde ist dann quasi auch mehr wert. Gefällt mir insgesamt ganz gut für einen Punkt. Der zweite hat als Fähigkeit, also der Glory Seeker Rally Cry. Wenn diese Einheit einen Nahkampfangriff macht, bevor man die Würfel würfelt, darf man eine andere freundliche Einheit in langer Reichweite wählen und die darf zwei Wunden wiederherstellen. Finde ich etwas weniger interessant als den anderen. Ist halt einfach ein Heileffekt für andere Einheiten. Der geht, wenn man selber eine Attacke macht, sollte also in eine Einheit rein, mit der man möglichst viele Attacke macht, versuchen und dann kann man sich ein bisschen weiter heilen. Ist für einen Punkt vermutlich auch nicht verkehrt, aber den Fortune Seeker finde ich dann etwas interessanter. Das also noch schnell nachgereicht und jetzt soll es um die Baratheons gehen. Ich werde das wieder wie beim letzten Mal machen, quasi, dass ich zuerst Einheiten, also Kampfeinheiten, dann NCUs, dann Commander und dann Attachments mache, aber ich werde zuerst den Teil für beide Loyalties besprechen und dann, also den beide, auf die beide Zugriff haben und dann erstmal den kompletten Stannis-Teil machen und danach erstmal den kompletten Renly-Teil. Genau, ich denke, es wird wieder eine sehr lange Folge. Es gibt auch einige neue Einheiten, die schon gespoilt wurden und deren Karten jetzt auch in der App drinne sind. Es gibt also einiges anzugucken. Wir starten direkt mit den Baratheon Wardens. Die kosten immer noch 5 Punkte, sind von Charakter auch ziemlich gleich geblieben, haben immer noch ihre langsame Bewegung von 4 und dafür ihren guten Verteidigungswert von 3+, und Moralwert ganz gut bei 6+. Ihre Attacke ist, glaube ich, ein kleines bisschen abgeschwächt auf 4+ Trefferwurf, aber nur noch 6 Würfel. Und 5 Würfel und 4 Würfel bei vollen bzw. 2 bzw. nur noch einen Rang. Sie haben weiter ihre Fähigkeit Warhammer, dass wenn der Verteidiger eine 1 würfelt bei den Verteidigungswürfen gegen diese Attacke, er ein Weakened bzw. Geschwächt Token bekommt. Und neu dazu gekommen ist die Fähigkeit Counter-Strike, dass jedes Mal, wenn der Gegner eine Attacke gegen die Einheit macht und ein Würfel einen Miss macht, also nicht den Keimtreffer würfelt, bekommt er einen Hit. Das ist natürlich wunderbar in Kombination mit dem Weaken-Token und am besten natürlich, wenn der Gegner keinen Reroll hat, denn dann macht er weniger Hits. Das heißt, die wollen tatsächlich, so wie es vorher eigentlich immer noch war, nur jetzt können sie damit noch ein bisschen mit dem Counter-Strike noch ein bisschen mehr Schaden machen, in einem Nahkampf drinne stehen und dann langsam den Gegner ja, zermürben. Finde ich eine ganz gute Änderung. Ist mir nur ein bisschen zu zufällig. Dadurch, dass das Weekend halt für die Counter-Strike-Fähigkeit wieder so wichtig ist, ist es halt sehr entscheidend, ob der Gegner bei dem Verteidigen gegen die Attacke eine 1 würfelt oder nicht, weil wenn er eine 1 würfelt, dann kommt die ganze Maschinerie ins Rollen, dann muss er sich selber überlegen, will ich die Warden jetzt wieder angreifen oder kassiere ich da nicht zu viele Hits. Ja, wäre mir irgendwie lieber gewesen, wenn das ein bisschen konsistenter gewesen wäre. Denn wenn der Gegner einfach Glück hat und keine 1 würfelt, oder man selber würfelt einfach nicht so viele Treffer für die Attacke und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner 1 würfelt, natürlich auch noch geringer. Dann bringt einem die andere Fähigkeit auch nicht so viel. Prinzipiell finde ich es aber eine schöne Kombination von Fähigkeiten und vom Design her auch, so wie sie sein sollten, dass sie halt quasi den Gegner vor eine Wahl stellen, möchte er jetzt angreifen und sich damit selber schaden oder nicht und selber halt auch schon das mitbringen, was sie dann für ihre Fähigkeit brauchen. Wir machen weiter mit den Baratheon Sentinels. Die sind vom Attackenprofil etwas schlechter geworden. Bewegung ist gleich geblieben bei 5, Verteidigung ist bei 4 plus immer noch und Moral ist um 1 besser geworden, wenn ich mich nicht irre, auf 6 plus. Ihr Attackenprofil ist auch jetzt auf 4 plus runter. Sie kosten ja nur 6 Punkte. Die 6-Punkte-Einheiten haben meistens auch einen 4 plus Trefferwurf jetzt. Und 7, 6, 4 Würfel. Das Ganze mit Sundering und als neue Fähigkeit Sentinel, was bei den Sentinels vermutlich Sinn ergibt. Die gibt es ein bisschen häufiger auch, habe ich schon gesehen. Und die liest sich wie folgt. Nachdem eine andere freundliche Einheit in langer Reichweite angegriffen wurde, darf diese Einheit, also die Sentinels, einen Charge oder eine Manöveraktion machen. Falls sie einen Charge machen, müssen sie auf den Angreifer, der gerade angegriffen hat, angreifen oder chargen. Genau, das heißt im Endeffekt, wenn man angegriffen wird, einmal pro Runde, da es ein Befehl bzw. eine Order ist, darf man eine freie Bewegung machen oder einen Charge auf den Angreifer. Ist eine super Fähigkeit, glaube ich. Kann man einerseits nutzen, um in die Flanke zu kommen oder um freie Charge zu bekommen. Und freie Charge sind eine der stärksten Sachen überhaupt. Funktioniert halt beides nur, wenn sie noch nicht im Nahkampf sind. Das heißt, man muss, wenn man die spielt, vermutlich ein bisschen versuchen, eine Einheitenüberzahl hinzubekommen, dass man vielleicht auf 5 Kampfeinheiten geht oder sogar 6. Was halt in dem jetzt mit den NCUs, da es nur noch keine NCU-Commander mehr gibt, wäre bei 6 Kampfeinheiten dann schon ja, relativ wahrscheinlich nur noch bei einer 1-NCU-Liste, was wir die meisten wohl nicht machen würden. Kann man aber mal ausprobieren, glaube ich, wenn man tatsächlich mit den Sentinels die freien Charges machen kann, könnte das funktionieren. Aber vielleicht sonst in einer 5-Einheiten-Liste, dass man in der Mitte 3 Einheiten stehen hat, wie zum Beispiel Warden und dann auf der Flanke 2 Sentinels. Und die dann halt sich, wenn die Warden angegriffen werden, nochmal bewegen können. Erstmal, oder wenn sie schon chargen können, auch chargen können. Da muss man dann vom Stellungsspiel her gucken, dass der Gegner quasi, wenn man. Der Gegner möchte ja quasi einen noch in der Front behalten. Dann geht er vielleicht auf 100%, dann kann man sich aber mit der Bewegung in die Flanke setzen und dann als Aktion halt einfach den Charge machen. Oder wenn der Gegner es halt gar nicht verhindern kann, dass man ihn chargen kann, dann kann man den Charge machen und dann direkt eine Attacke hinterher. Und das ist dann schon ziemlich stark, weil man dann direkt wieder 2 Attacken in Folge hat, wo der Gegner sehr wenig nur in der Zwischenzeit tun kann. Gefällt mir von der Rolle also wirklich sehr gut und hat jetzt auch wirklich was Eigenständiges. Vorher waren die Sentinels halt einfach so, und ja, okay, die haben halt irgendwie eine gute Attacke und Sundering und ein bisschen schlechtere Moral, weshalb auch immer. Jetzt haben sie so eine ganz eigene Mechanik und ich kann mir vorstellen, dass sie sich dadurch sehr anders anfühlen. Auch gerade weil dieses freie Bewegung für die Baratheons ja was Untypisches ist, da das ja eher eine langsame Fraktion ist, die nicht so auf Bewegung ausgelegt ist. Also gefällt mir wirklich gut, muss man nur halt gucken, dass man auch vom Stellungsspiel her das ans Laufen bekommt. Als letzte Infanterieeinheit, die beiden Loyalties zur Verfügung steht, haben wir dann noch die Stack Knights. Die sind immer noch bei 8 Punkten, aber die haben es jetzt auch wirklich in sich. Bewegungswert von 5, Verteidigungswert von 4 und Moralwert von 5 plus, das heißt damit in der Defensive überdurchschnittlich. Gutes Attackenprofil, 3 plus, zwar nur 7 Würfe auf dem ersten Rang, aber dafür auch 7 und 7 auf den anderen beiden. Das heißt, die verlieren keine Würfel, kämpfen auf dem letzten Rang immer noch so stark wie auf dem ersten. Als Order, was defensiv auch wieder einen riesigen Einfluss macht, Resilience, wenn sie von einer feindlichen Einheit angegriffen werden, darf man, nachdem die Attackenwürfel geworfen werden, entscheiden, diese Order einzusetzen und dann nur für jede 2 ungeblockte Hits eine Wunde zu bekommen. Und das Ganze wird dann ziemlich sicher auch noch abgerundet, denn wenn ich nur noch einen quasi, also wenn ich 3 habe, bekomme ich für 2 ungeblockte Hits eine Wunde und für den anderen halt nicht, weil es keine 2 sind. Das heißt, der Schaden wird halbiert oder sogar mehr als halbiert. Extrem stark, deswegen auch nur eine Order. Das heißt, wenn man sie mehrmals angreift, kann man sie mit den anderen Angriffen dann normal kaputt kloppen. Aber wenn man bedenkt, dass sie einen ganz guten oder einen durchschnittlichen Verteidigungswert von 4 haben und einen guten Moralwert von 5, kann ich mir vorstellen, dass die zusammen mit der Order schon sehr beständig sind. Das spielt dann auch zusammen rein mit ihrer offensiven Fähigkeit für die Attacke. Da bekommen sie nämlich, je nachdem, wie lange das Spiel schon dauert, zusätzliche Fähigkeiten. Und zwar, wenn man, oder ab der zweiten Runde bekommen sie Critical Blow, ab der dritten Runde Wishes, ab der vierten Runde Sundering und ab der fünften Runde erzeugen sie plus einen Hit für jeden Rang, der in der Einheit noch vorhanden ist. Und sie haben dann halt auch Critical Blow, Wishes und Sundering zusammen mit diesen Hits. Das heißt, das ist schon ziemlich stark dann gegen Ende des Spiels, aber in der ersten Runde passierte ja meist sowieso nichts. Das heißt, eigentlich haben sie auch immer schon Critical Blow. Und ab der dritten Runde dann auch noch Wishes. Die sind, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. Da hat Simon aber sich auch wirklich, wurde schon gesagt, 8-Punkte-Einheiten sollen halt schon wirklich stark sein. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende ja aufgeht, ob man dann mehr von diesen Einheiten sieht und insgesamt die Aktivierungsanzahl runtergeht. Also ich glaube, sie sind tatsächlich für 8 Punkte richtig bepreist oder zumindest nicht zu teuer bepreist mit dem, was sie können. Sie haben defensiv, wenn sie nicht mehrmals angegriffen werden, eine extrem gute Fähigkeit und offensiv ist jetzt am Anfang des Spiels vollkommen okay. Vielleicht für eine 8-Punkte-Einheit wäre es ein bisschen wenig, aber nach hinten raus dann halt auch sehr stark. Vor allem, da sie keine Würfel verlieren. Die zusätzlichen Hits am Ende ist auch okay. Man kriegt mindestens einen Hit zusätzlich. Das ist schon mal schön. Vor allem mit Sunring. Man bekommt gegebenenfalls halt 2 oder 3 Hits zusätzlich. Und dann können die schon gegen Ende ziemlich gut Schaden rauspowern. Ja, gefällt mir insgesamt diese 3 Standardeinheiten, die alle benutzen können an Infanterie. Finde ich gut. Die einen sind halt dieses defensive, lange im Kampf bleiben. Die Sentinels bringen tatsächlich etwas Bewegung rein in die Baratheons. Und die Stack Knights sind einfach die starke Einheit, die auch defensiv sehr gut steht, aber auch ordentlich zupunchen kann, aber dafür halt auch deutlich teurer ist als die Ward zum Beispiel. Dann haben wir auch noch für beide Loyalties die Champions of the Stack, die Kavallerieeinheit. Die haben sich auch geändert, aber vom Profil her, also sie haben eine 4er Bewegung immer noch, sind also eine recht langsame Kavallerieeinheit. haben einen Zweier Moral, die Verteidigungswert immer noch und jetzt nur noch eine Sechser Moral. Ich glaube, die hatten vorher eine Fünfer und eine Attacke mit auf die 3 plus 7 Würfel auf vollen Rängen und 5 Würfel, wenn sie nur noch einen Rang haben, kosten aber auch nur noch 8 Punkte. Ich glaube, die waren vorher tatsächlich bei 10. Dafür jetzt Moralwert ein bisschen schlechter, Attacke ein bisschen schlechter. Ihre Fähigkeiten haben sich vereinfacht. Sie haben jetzt Critical Blow immer. Und wenn sie erfolgreich eine Einheit chargen, wird die weakened. Die haben nicht mehr dieses ganze Parry-Ding und was sie vorher hatten. Ich glaube, die hatten auch, dass wenn der Gegner eine 1 würfelt, oder? Dass der weakened wird. Hier gefällt es mir jetzt wirklich gut im Gegensatz zu dem Warden, dass man halt einen berechenbaren Trigger hat. Wenn ich successful charge, okay, da muss man auch wieder gucken mit dem Charge-Würfel und so weiter. Aber weiß ich, der Gegner wird weakened. Schade finde ich dann, dass sie mit dem Weakened nicht mehr so richtig was anfangen können, denn sie haben sowieso den Superverteidigungswert. Das heißt, ihnen bringt das Weakened nicht so viel, da sie sowieso das meiste blocken. Wird dann vermutlich eher in Kombination mit einer weicheren Einheit. Zum Beispiel, wenn man Bastard Girls noch mit dabei hat, ist es super, wenn man mit denen in den Kampf geht und oder wenn man zuerst mit den Champions of the Stack in den Kampf geht und dann mit den Buster Girls rein, dann sind die schon mal weakened. Das heißt, selbst wenn sie das von den Buster Girls überleben sollten, dann können sie denen nicht so viel Schaden machen. Oder sowas in der Art, denke ich, dass man das eher als Unterstützung haben wird. Im 1 gegen 1 mit dem Zweier Moralwert sehe ich noch nicht so, dass das Weakened denen so super viel bringt. Man könnte es natürlich auch mit dem neuen Vago kombinieren und hätte da noch eine sichere Quelle für einen Weekend-Token, den man dann ausgeben kann. Oder halt einfach zur Unterstützung von anderen weicheren Einheiten. Ja, ich finde sie insgesamt etwas langweilig, da sie halt irgendwie nicht noch eine interessante Fähigkeit haben. Sie sind halt einfach eine langsame, defensiv gut aufgestellte Kavallerieeinheit, die ganz gut Schaden macht. Mehr gibt es da, glaube ich, auch dann gar nicht zu sagen. Das waren jetzt, wenn ich mich nicht was übersehen habe, alle Kampfeinheiten, die sowohl von Stanley als auch von Stannis benutzt, von Stanley, genau, die von Stanley benutzt werden können. Dann kommen wir noch zu den NCUs. Da haben wir immer noch nur Shira Errol und Alistair Florent als NCUs für beide. Ich fange mit Alistair Florent an. Der hat, glaube ich, genau die gleiche Fähigkeit wie vorher. Kostet immer noch 4 Punkte, nur dass er jetzt 3 Order Tokens hat. Und zur Erinnerung, jedes Mal, wenn der auf eine Zone sich stellt, kann er, nachdem man die Zone abgehandelt hat, einen der Order Token ausgeben, um sich dann auf eine andere Zone zu bewegen. Beziehungsweise, wenn da schon jemand steht, tauscht er den Platz. Finde ich eine super starke Fähigkeit. Ich fand es auch schon gut, als er es nur zweimal machen konnte. Ich finde es jetzt, aber er wurde irgendwie selten gespielt. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass man ihm einen dritten Order-Token gegeben hat. Auch wenn das schon heißt, dass man es fast in jeder interessanten Runde machen kann. Ist eine super Karte, falls man irgendwie ein bisschen mit Sachen spielen möchte, die den Geldsack haben wollen. Da gibt es ja bei den Neutralen gerade sehr viele Sachen, haben wir auch am Anfang gehört. Wobei, nee, da braucht man den Geldsack tatsächlich. Zum Beispiel Bronn oder Dario Commander, die haben ja viele Fähigkeiten, die funktionieren, wenn man den Geldsack gerade hält. Genau. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen, neben natürlich dem offensichtlichen Effekt, dass man seine eigenen Taktikkarten gut benutzen kann. Die Baratheons wollen ja auch hauptsächlich die Krone haben. Das heißt, aber wenn man keine Panikliste spielt, vielleicht gerade in der Renly-Liste, will man den Effekt eigentlich nicht, dann nutzt man halt einen anderen Effekt und stellt sich dann auf die Krone. Und der zweite offensichtliche Effekt ist, dass man natürlich wunderbar dem Gegner, selbst wenn er schon seine Zonen geclaimed hat, diese wieder wegnehmen kann. Durch das Tauschen und die dann auf eine Zone stellen, die ihm nicht so viel bringt. Schätze ich also als stark ein. Die zweite, auch jetzt 4 Punkte, Shira Errol. Support of High Stack Call heißt die Fähigkeit. Sie ist ja die Lady of High Stack Call. Und sie hat quasi drei Zusatzeffekte für drei der Zonen, nämlich die Krone, den Brief und den Geldsack. Wenn sie die Krone nimmt, darf sie eine Wunde zu einer freundlichen Einheit noch hinzufügen, neben dem Effekt. Also er hat einfach oben was drauf. Beim Geldsack darf sie einen Condition Token von einer freundlichen Einheit entfernen. Und beim Geldsack darf sie einen Condition Token auf eine feindliche Einheit legen. Das heißt, sie hat so ein bisschen, ich glaube, das mit dem Brief und dem Geldsack waren in 1.6 schon genauso und sie hat jetzt noch den kleinen Buff bekommen, dass sie bei der Krone halt auch noch was hat, was ganz gut dazu passt, dass halt die Baratheons auch gerne die Krone nehmen. Und wie wir nachher sehen werden, ist auch nochmal so ein kleiner Heileffekt, wird dann für die Rose Knights auch wieder interessant. Insgesamt finde ich aber, okay, man hat viele kleine Effekte, aber man kann ja immer nur einen benutzen, weil man immer nur eine Zone claimt. Deswegen weiß ich nicht, ob das für 4 Punkte dann wirklich so gut ist. Andere, also man ist halt variabel, aber meistens, also es ist ja eher so ein Zusatzeffekt zu dem, was ich halt sowieso haben möchte. Und ich entscheide mich ja nicht unbedingt, ich möchte unbedingt eine Wunde heilen, deswegen stelle ich mich auf die Krone, sondern ich will einen Paniktest verursachen, deswegen stelle ich mich auf die Krone. Und dann bekomme ich halt irgendwie noch was Nettes dazu. Und ich finde, dass sie im Vergleich zu anderen 4-Punkte-NCUs, auch wenn man das über die Fraktionen sieht, ist das dann zu wenig Effekt. Aber mal schauen. Wie gesagt, mit den Rose Knights kann ich mir ganz gut vorstellen, um da noch ein bisschen Token-Mechaniken zu machen und halt eine Wunde heilen zu können, wenn man die Krone nimmt. Aber sonst ja, würde ich eher andere NCUs bevorzugen. Okay, es bleibt natürlich alle Neutralen auch noch für Randy und Stannis offen. Das heißt, ihr könnt nochmal in den neutralen Podcast reinhören. Deswegen habe ich den auch zuerst aufgenommen. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Stattdessen kommen wir jetzt zu den Attachments, die alle nehmen können. Da haben wir einmal den Master Warden. Der hat die Fähigkeit Stand Your Ground. Wenn ein Gegner eine Attacke gegen die Einheit, wo der Master Warden drin ist, durchführt, dann bekommt er keine Charge Boni, Flanken oder Rear, also Rücken Boni, falls man die Einheit nur mit einem nur mit einem Gegner insgesamt in Kontakt ist. Das heißt, im Endeffekt, wenn man nur mit einer Einheit im Kampf ist, bekommt diese Einheit, wenn sie einen angreift, weder Flanken, Rücken noch Charge Boni. Ist halt sehr defensiv. Meistens ist man ja nur mit einer Einheit im Kampf, wenn man jetzt nicht gerade gegen Free Folk oder sowas spielt. Das heißt, man kann es recht häufig nutzen. Es ist keine Order mehr. Ich glaube, es war vorher eine Order. Ist, glaube ich, ganz nett, weil man sich einfach über diese Flanken und so Sachen überhaupt keine Gedanken machen muss. Und vielleicht, wenn man halt an den Flanken zwei Einheiten mit Master Warden aufstellt, decken die Flanke von den anderen. Ihnen selber kann es egal sein. Wenn man die Punkte übrig hat, ist das, glaube ich, eine Wahl. Ja, ist okay. Als zweites Attachment und auch letztes Attachment für alle hat man dann noch den Stack Knight Noble. Der wurde ziemlich geändert von den Fähigkeiten. Der hat ja vorher dieses, man darf 2 Wunden nehmen, um nochmal anzugreifen. Jetzt hat er Go Down Fighting. Jedes Mal, wenn Rang dieser Einheit zerstört wird, bekommt ein Gegner, der im Kampf ist, eine Wunde. Iron Resolve. Man bekommt +1 auf Paniktestwürfe und -1 Wunde von verpatzten Paniktests. Und Stubborn Tenacity. Jedes Mal, wenn man einen Paniktest besteht, bekommt ein Gegner eine Wunde. Kostet 2 Punkte für 3 Fähigkeiten. Bringt einem in der Defensive was durch das Iron Resolve, zumindest gegen Paniktests. Und gibt einem nochmal 2 Möglichkeiten, Wunden zu verteilen. sind auch direkte Wunden, was ja relativ selten ist, dafür immer nur eine auf einmal. Ja, ich weiß nicht, ob der sich so richtig für 2 Punkte lohnt, da die 1-Punkte-Attachments halt wirklich gut geworden sind. Ich weiß nicht, ob Simon, bisher war es so, die 3-Punkte-Attachments wurden selten gespielt, weil die 2-Punkte und die 1-Punkte-Attachments schon gut waren. Und jetzt sind die 1-Punkte-Attachments so gut, dass ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass 2-Punkte-Attachments nur noch sehr selten gespielt werden. Für einen Punkt wäre aber andererseits auch wieder sehr stark. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man ihm das Iron Resolve lässt und dann nur eine der beiden anderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Stubborn Tenacity, und dann für einen Punkt. Ich glaube, dann wäre er so ungefähr auf dem Niveau von auch anderen 1-Punkte-Attachments gewesen. Er kann dann natürlich super in Wardens die nochmal pushen, dass sie wirklich super defensiv sind. Halt, da sie dann noch den besseren Moralwert haben und 3 plus Verteidigungswurf, 5 plus Moral und noch weniger, eine Wunde weniger bei Paniktest, ist schon sehr eklig, kostet dann aber halt 7 Punkte und machen halt hauptsächlich Schaden, wenn sie angegriffen werden. Oder eigentlich nur Schaden, wenn sie angegriffen werden. Sowohl Gowdon Fighting als auch Stubborn Tenacity als auch ihr Counter-Strike ist halt alles nur, wenn sie angegriffen werden. Das heißt, der Gegner kann sie dann auch gegebenenfalls einfach ignorieren. Oder sich einmal von ihnen chargen lassen. Von einer 5-Punkte- oder eine 5-Punkte-Einheit lässt sich von denen chargen. Und dann haben sie halt nur 6 Würfel auf die 4 und müssen versuchen, diese 5-Punkte-Einheit kaputt zu kloppen. Und die stehen da dann und sagen: Nö, nö, macht ihr mal, wir greifen euch nicht an. Und binden dann einfach die 7-Punkte-Einheit, was oft schon reicht, um dann auf einem anderen Bereich des Spielfelds einen Vorteil zu haben. So, das war's dann auch von den Attachments, die für beide Loyalties funktionieren. Das heißt, wir kommen jetzt zu den Kampfeinheiten, die speziell für Stannis sind. Da haben wir als erstes die Rolor Faithful. Ich weiß gar nicht genau, wie die im Deutschen heißen. Die sind relativ ähnlich geblieben, glaube ich, von den Werten her. 5 Bewegung, 5 Verteidigung, 4 Moral. Die Attacke ist etwas schlechter geworden, auch auf 4 plus. Kostet auch nur 6 Punkte. 7 Würfel, 6 Würfel, 4 Würfel. Und dann haben sie ihre Faith-Token-Mechanik immer noch. Das ist jetzt sehr viel Text. Ich versuche es etwas zu verringern. Sie beginnen mit einem Faith-Token und jedes Mal, wenn sie einen Moraltest bestehen, bekommen sie einen Faith-Token. Die Faith-Token können sie dann ausgeben für, wenn eine Einheit, die mit ihnen im Kampf ist, angreift. Sie müssen aber nicht die Faithful angreifen. Es kann ja auch sein, dass die noch mit einer anderen freundlichen Einheit im Kampf ist und die angreifen. Dann bekommt der Angreifer für jeden Rang, der zerstört ist, in den Faithful 3 Hits. Das heißt, die Fähigkeit, wenn ich selber volle Ränge habe, bringt mir nichts, das zu nutzen. Bei einem zerstörten Rang gibt es 3 Hits, bei 2 zerstörten Rängen 6 Hits, was dann natürlich schon eine ganze Menge ist. Hängt aber natürlich immer vom Verteidigungswert des Gegners an, ab, wie viel das dann an Schaden macht. Und vom Glück. Erste Fähigkeit. Zweite Fähigkeit, für die ich Faith-Token ausgeben kann, ist, wenn die Faithful selber eine Attacke machen, bekommen sie Precision und Wishes dazu. Ist nicht zu verachten. 7 Würfel und 6 Würfel auf vollen Rang, da bringt das Precision auch ein bisschen was. Man sollte da dann auch eine Wunde mit durchbekommen und dann hat man halt Wishes noch dazu. Und letzter Effekt, wenn die Faithful zerstört werden, dürfen sie quasi als letztes noch diese Fähigkeit einsetzen, einen Token ausgeben, damit eine andere Rolor-Einheit in langer Reichweite eine freie Attacke machen darf. Ich muss sagen, bei denen gefallen mir die Änderungen auch gut. Dadurch, dass man jetzt 3 Möglichkeiten hat, die Faith-Token auszugeben, muss man sich ein bisschen mehr überlegen, wie man sie einsetzt. Es ist aber immer noch so, das werden wir nachher sehen, dass man mit der Red Priestess, also der roten Priesterin, gut Faith-Token generieren kann. Aber man hat dann trotzdem nicht unbedingt genug, um hier für alle nachher Faith-Token zu haben. Zumindest wenn tatsächlich die Situation kommt, dass man irgendwie mehrmals angreift in einer Runde oder dass der Gegner tatsächlich wen anderes angreift als die kann es dann schon sein, dass man sich das ein bisschen besser überlegen muss. Sie sind einen Punkt günstiger geworden. Das finde ich gut, da sie halt defensiv relativ schwach sind mit dem Verteidigungswert. Das macht sie jetzt ein bisschen beständiger. Es ist nicht so ein Win or Lose, sondern sie sind halt etwas günstiger. Man kann sie auch mal ein bisschen offensiver einsetzen, ohne direkt ein riesiges Stück aus der Armee zu verlieren, wenn sie ausgelöscht werden. Dafür haben sie ein bisschen Schadensreduktion bekommen, aber mit der Red Price Test wird das immer noch genug sein. Da hat man auch die Faith-Mechanik, die man ans Laufen bekommt, dadurch sehr gut. Also sie sind ein bisschen abgeschwächt, aber dafür kosten sie auch einen Punkt weniger. Und das finde ich bei so einer Einheit, die halt defensiv auch recht schnell mal flöten gehen kann, eine gute Entscheidung. Und beim Stunner sind Richtig Einheiten dazugekommen. Als nächstes kommt nämlich eine neue Einheit, die Kingsmen für 7 Punkte. Haben eine 5er Bewegung, ein durchschnittliches Verteidigungsprofil von 4 plus Verteidigung und 6 plus Moral. Ein gutes Attackenprofil mit einem 3 plus Trefferwurf, 7, 6, 4 Würfel und Sundering. Und dann haben sie noch zwei Order. Eine defensiv, würde ich jetzt mal sagen. Wenn diese Einheit zerstört werden würde, dürfen sie einen Moraltest machen und falls sie den bestehen, bleiben sie mit einer Wunde im Spiel, werden dann aber panicked und vulnerable. Ist eine Order, kann man halt einmal pro Runde einsetzen. Wenn man es gut getimed bekommt, wäre es halt quasi so, dass man in der Runde nicht mehr angegriffen wird, bleibt mit einer Runde der Wunde da stehen. Der Gegner kann in der nächsten Runde nochmal angreifen und dann kann ich die Fähigkeit, wenn er mich zerstören würde, halt wieder versuchen einzusetzen. Wobei man dabei sehen muss, man wird halt panicked and vulnerable. Und ich muss erstmal den Moraltest bestehen. Und wenn ich nur eine Wunde habe, sterbe ich ja vermutlich schon alleine durch die Attackenwürfel des Gegners. Das heißt, wenn er mich angreift, muss ich die Fähigkeit dann schon nach den Attackenwürfeln einsetzen. Muss den Moraltest bestehen. Der Gegner kann den Paniktoken dafür ausgeben. Er kann aber auch warten, denn nach dem. Wobei, ja doch. Ich denke, ich muss dann noch einen Paniktest machen, auch wenn ich im Endeffekt keine Wunde verloren habe, wenn ich nur eine hatte und immer noch eine habe. Das wäre eine interessante Frage, das müsste man beantworten. Denn das würde es deutlich stärker machen, wenn ich dann quasi, wenn ich die Order für die Attackenwürfe gezogen habe, wenn ich nur eine Wunde hatte und mit einer Wunde im Spiel bleibe, ob ich dann einen Paniktest machen muss oder nicht. Das möchte ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Wenn man dann noch den Paniktest machen muss, ist halt doof. Man muss quasi zwei Moraltests nacheinander bestehen und hat einen Paniktoken. Das heißt, das ist nicht so super beständig dann. Aber es ist natürlich an sich schon stark, dass der Gegner einfach nochmal Ressourcen aufwenden muss, um die Einheit abzuräumen, die eigentlich schon tot ist. Allein das bewirkt man durch die Einheit schon. Idealerweise ist das nochmal eine ganze Aktivierung oder eine Attacke vom Tactics Board dafür. Der Gegner sollte halt versuchen, die eine Wunde irgendwie durch automatische Hits oder Wunden irgendwie anders runterzubekommen. Genau. Und sie haben noch eine zweite Order, nämlich Kingsblade. Nachdem sie attackiert wurden, darf man sein Taktikdeck oder auch seinen Discard-Pile, und das ist wichtig, für die Karte aus ist the Fury durchsuchen. Und zur Erinnerung, aus The Fury verstärkt eine Nahkampfattacke. Man darf einen von drei Effekten wählen und für jedes von Krone und Brief auf dem Textsport, das man dazu hat, noch eine mehr. Und bekommt dann plus oder hat zur Auswahl plus 1 auf den Trefferwurf, Sundering und Wishes. Sundering bringt ihnen jetzt ja nichts, weil sie das schon haben, aber man hat ja auch nicht immer unbedingt Krone und das andere auf dem Tactics Board. Man muss die Karte dann ja auch gar nicht für die Einheit einsetzen. Aber ich denke, gedacht ist es schon hauptsächlich so, dass die angegriffen werden, man sich die Karte nimmt und dann greift man halt selber an, bekommt plus 1 auf den Trefferwurf, hat dadurch einen 2 plus Trefferwurf, kann sich noch Wishes dazu nehmen, falls man eine der Zonen hat oder nimmt sich halt nur Wishes und hat dann eine gute, starke Attacke für die. Aber wie gesagt, man muss nicht, ne? Man kann dann halt auch eine andere Einheit aktivieren und dann mit den Aura Assist Fury nutzen. Aber solange sie angegriffen haben, hat man halt quasi ein Aura Assist Fury kostenlos. Ich denke, das ist schon eine starke Fähigkeit. Ja, wie gesagt, dieses To the Last kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, wie stark das ist, da das bisher auch, ja, bei der Nachtwache hatte man das natürlich, aber da hatte man dann auch Aemon, der die Einheit wieder komplett hochheilt, mehr oder weniger, und ganz viele andere Heileffekte, das hat man jetzt bei den Baratheons noch nicht so sehr, zumindest bei Stannis Seite nicht, deswegen kann ich das ein bisschen schwierig einschätzen. Prinzipiell sind sie für eine 7-Punkte-Einheit defensiv nicht ganz so stark. Ja, bin ich einfach mal gespannt, wie die sich auf dem Spielfeld dann anfühlen. Die nächste Einheit sind dann passend, nee, noch nicht passend, sondern erstmal die Rolor Lightbringers. Auch eine neue Einheit, Fernkampfeinheit. Wurden auch schon mal geteased, sind jetzt aber ein bisschen anders. Haben eine Fünferbewegung, haben sehr gute Defensive für eine Fernkampfeinheit, nämlich auch 4 plus 6 plus. Normalerweise ist man meistens bei 5 plus 7 plus oder sogar 8 plus. Haben eine starke Fernkampfattacke auch, lange Reichweite auf die 3 plus, 7, 6, 4 Würfel. Meistens hat man ja nur eine 4 plus bei Fernkampf und eine miserable Nahkampfattacke, wie es so üblich ist, auf die 5 plus, 5, 4, 3 Würfel. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter mit beschäftigen. Und sie haben Fire Arrows, also Brandpfeile, die als Fähigkeit Wishes haben. Und wenn der Gegner seinen Paniktest verpatzt, dann darf man eine Einheit in kurzer Reichweite zum Gegner, den man angegriffen hat, wählen. Und der muss auch noch einen Paniktest machen und das mit minus 2. Ist auch wieder relativ random, denn auch mit minus 2 ist es so im Schnitt ungefähr 50-50, ob man den Paniktest besteht oder verpatzt. Und dann hat man halt wieder den nächsten Paniktest. Das heißt, hier kann man mit denen viel Schaden machen. Kann aber auch sein, dass wenn der Gegner einfach den ersten Paniktest besteht, dann man hat quasi, ne, von ich bestehe einen Paniktest zu ich bestehe nicht, bekomme noch einen, hat man dann zweimal D3 Wunden oder je nachdem, was man da noch für Wunden zusätzlich draufstecken kann. Man kann ja in Intimidating Presence noch dazu machen. Wir sehen gleich bei Excel, glaube ich, als NCU, dass er auch nochmal eine Wunde dazugeben kann. Kann es hier einfach einen enormen Unterschied machen, ob der Gegner den ersten Paniktest besteht oder verpatzt. Und das ist von der Varianz dann wieder groß. Das heißt, das ist eher was, was kompetitive Spieler nicht wollen. Es sei denn, sie sind insgesamt so gut, dass sie dann auch, wenn sie unterdurchschnittlich performen, konstant gut performen. Genau. Bin ich sehr gespannt auch, wie sich das entwickeln wird. Sie kosten jetzt 7 Punkte, das ist schon ein Investment. Aber wie gesagt, also mir wären sie etwas zu zufällig für eine Turnierliste. Es sei denn, man kann das halt mit anderen Möglichkeiten noch kombinieren. Man kann halt eine Red Priestess reintun, sage ich schon mal. Aber das ist halt mit ihrem Moralwert dann wieder, ja, kann klappen, muss aber nicht. Also ich bin mir bei denen noch ziemlich unschlüssig. Die können super krass laufen, gerade mit Red Priestess. Aber können halt auch nicht so viel machen. Als nächstes haben wir dann ebenfalls Rolor, die Queensmen, also quasi das Gegenstück zu den Kingsmen, nur in Rolor anhängig, haben auch die Order to the Last, wo ich ja eben schon drüber gesprochen habe, sind defensiver aufgestellt als die Kingsmen. Sie haben einen Vierer Bewegungswert, sie haben Dreier Verteidigungswert aus Sechser Moralwert und dann auch 7, 5, 4 Würfe auf die 3 plus, haben aber nicht Sunring dazu. Sind also, ne, haben einen Verteidigungswert besser, dafür das Sunring verloren. Und die können sich dann, haben auch eine Order, nämlich Queensblade, und können sich damit Baratheon Conviction oder Baratheon Justice rausholen, wenn eine freundliche Rolor-Einheit in kurzer Reichweite zu ihnen angegriffen wird. Ich gucke mal gerade bei den King's Knight, ob ich das eben einfach überlesen habe. Bei den Kingsmen, ob ich das überlesen habe. Nee, die dürfen sich nur das Aus of the Fury rausholen, wenn sie selber angegriffen werden. Die Greensmen dürfen sich, wenn eine Rolor-Einheit in kurzer Reichweite angegriffen wird, das heißt, sie zählen da auch selber dazu, kann aber auch eine andere Einheit sein. Baratheon Conviction oder Baratheon Justice aus dem Tactics-Deck oder aus dem Discard-Pile holen. Gucken wir nochmal kurz, was die beiden tun. Bei Baratheon Justice war, wenn eine freundliche Einheit einem Moraitis besteht, dann werden alle gegnerischen Einheiten, die mit denen im Kampf ist, verwundbar. Und falls man den Brief kontrolliert, darf man auch noch zwei Wunden heilen für die Einheit, die dem Moraitis bestanden hat. Und Baratheon Conviction, wenn eine freundliche Einheit einen Paniktest, der durch eine Attacke ausgelöst wurde, besteht, dann darf man diese Karte anlegen, so lange, bis sie den nächsten Paniktest verpatzen. Sie bekommen, solange sie die Karte attached haben, plus einen Rang, wenn man nach den Attack Dice guckt. Und wenn man die Krone hat, dürfen sie ihre Attackenwürfel neu würfeln. Das heißt, einmal hat man Vulnerable machen und gegebenenfalls Wunden heilen. Und einmal hat man bessere Würfel werfen und gegebenenfalls neu würfeln. Also beides eher auch offensive Karten. Ganz schön, dass man hier die Auswahl hat, welche man sich rausnimmt. Ja, ist denke ich auch stark, einfach dieses Taktikkarten mehrmals benutzen. Kostet aber halt auch jeweils 7 Punkte. Und von den Profilen her, wie gesagt, ich kann das To the Last noch nicht so richtig einschätzen. Deswegen kann ich insgesamt auch nicht wirklich beurteilen, ob die dann ihre 7 Punkte wert sind oder nicht. Das waren die drei neuen Einheiten zu Stannis. Er hat jetzt insgesamt 4, Moment, stimmt gar nicht. Kommen nämlich noch mehr neu aus der Attachment-Box, nämlich der Dragonstone Noble, hier Kavallerieeinheit. Jetzt als Solo-Einheit, kostet 4 Punkte, hat einen Bewegungswert auch nur von 4, also auch langsame Kavallerie, einen Verteidigungswert von 2 und einen Moralwert von 3. Für seine Attacke hat er 3 Würfel, er hat ja keine Ränge, deswegen kann er auch keine Würfel verlieren oder zubekommen, auf die 3 plus. Hat auch Sunring und bekommt für jede Wunde, die er hat. Er hat nur 3 Wunden. Er hat ja eigentlich ein sehr gutes defensives Profil, aber halt nur 3 Wunden. Plus 2 Hits auf die Attacke drauf. Das heißt, wenn er schon 2 Wunden verloren hat, nur noch eine Wunde hat, dann bekommt er automatisch 4 Hits, was natürlich schon ganz ansehnlich ist. Dazu dann halt nochmal 2, 1, 2, 3 vermutlich über die Würfel, dann hat man für ein Modell mit 4 Attacken, für 4 Punkte schon einen ganz guten Schadensoutput. Aber dafür muss man halt erstmal Wunden verlieren und nicht dabei sterben. Und er hat auch die Order Sentinel, die wir auch bei den Sentinels hatten, dass wenn eine andere Einheit in langer Reichweite angegriffen wird, er ein Manöver oder ein Charge machen kann. Was natürlich bei Kavallerie noch cooler ist mit dem Manöver, da man dann quasi die ja sowieso schon eine hohe Reichweite hat. Und man ja quasi, wenn man das Manöver macht und danach ihn aktiviert, kann man nochmal ein Manöver machen und dann erst seine eigentliche Aktion. Aber der freie Charge ist natürlich, wenn man nur eine Viererbewegung hat, da ist ja dann nicht noch was anderes davor, muss man schon gut positioniert sein, auch wieder, damit das gut hinbekommt. Und natürlich, wenn der Gegner ihn quasi einfach ignoriert, hat man nur die 3 Würfel mit Sundering, aber wenn man halt in der Flanke ist, bekommt man dann schon recht sicher die Hits, die man gemacht hat, auch durch und muss dann versuchen, über einen Paniktest Schaden zu machen. Alles in allem finde ich den auch stimmig. Ich habe ja mir noch nicht alles angeguckt, aber ich habe bisher noch nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, das kann den sofort ausschalten bei den drei Wunden, die er hat. Was jetzt irgendwie früher, wenn irgendwas, was automatisch drei Wunden gegeben hätte oder so, davon gibt es, wenn dann nur noch sehr wenig. Ich habe zumindest noch nicht so richtig gesehen. Insofern denke ich, dass der jetzt durchaus spielbar ist und dann gerade zum Lücken auffüllen, wenn man nur noch 4 Punkte hat, eine wirklich gute Wahl. Auch hinten zum Objekte halten, in verschiedenen Szenarios auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ist glaube ich eine gute Ergänzung, aber ich finde ihn jetzt auch nicht zu stark, wenn man da einmal mit was Sundering hat und den Vulnerable Token austeilen kann, draufhaut, dann ist er doch recht wahrscheinlich schon weg. Das heißt, man muss auch schon was auf ihn aufpassen. Das war es jetzt aber wirklich mit den Einheiten für Stannis. Das heißt, wir kommen jetzt zu den NCUs für Stannis. Jetzt kommen wir also zu den NCUs für die Stannis-Seite. Da haben wir als erstes Axel Florent, Hand of the Queen. Der hat als Fähigkeit einen Einfluss und den legt man auf eine gegnerische Einheit, sollte man zumindest. Und hat dann, wenn man die Krone auf dem Texas Board besetzt, den Effekt, dass die eine zusätzliche Runde von Paniktests bekommen. Ist also gut in der Panikliste. Und wenn man den Brief hat, dann können die nicht von freundlichen Taktikkarten als Ziel genommen werden. Ist also wieder Denial, finde ich sehr cool. In der Panikliste, den Schaden für einen Paniktest ist auch richtig stark. Also ich denke, das ist eine gute Auswahl. Gerade gegen Listen, die halt eher auf Taktikkarten setzen und Armeen, die viel damit arbeiten, kann man hier wirklich das quasi komplett unterbinden, solange man die Zone auf dem Taktiksport hat. Aber ja, also ich finde beide Effekte sehr stark, auch mit der zusätzlichen Wunde vom Paniktest, gerade wenn man das wirklich in so einer Panikliste spielt mit Lightbringers, mit Red Priestess, mit den Rollor Faithful, mit den Wishes und vielleicht auch noch eine Einheit Flayed-Man hin, wo man dann oder Intimidating Presence reinbringen kann, was man ja auch über unterschiedliche Attachments machen kann, wie Ramsey zum Beispiel. Und ich glaube, einer von den Attachments, wo wir gleich zu kommen, hat das auch. Ja, da hat man viel Möglichkeit, Paniktests erstens viele zu machen. Den Bolton Flayer gibt es ja auch noch dafür. Und andererseits hat man auch Möglichkeit, den Schaden hochzusetzen. Und der zweite Effekt mit den keine Taktikskarten ist halt auch nochmal stark und erlaubt auch irgendwie so ein bisschen das Counterplay gegen die ganzen Paniktests zu verhindern. Also insgesamt denke ich sehr stimmig. Die Effekte sind sehr stark, sind aber an die Zone gebunden. Deswegen ist es okay für die 4 Punkte. Als nächstes haben wir dann Davos Seaworth. Der hat die Fähigkeit Smuggler's Cunning, kostet auch 4 Punkte, hat 3 Order-Token und einen ähnlichen Effekt wie früher. Ich glaube, früher hatte er aber nur 2. Und zwar, wenn man einen Charge macht, darf man, nachdem man den Würfel geworfen hat, einen Token wegnehmen, um den neu zu würfeln. Das heißt im Endeffekt, wenn man verpatzt hat, den Charge, dann würfelt man halt nochmal neu. Oder das war früher, glaube ich, nicht dabei. Wenn eine freundliche Einheit aktiviert, darf man auch einen Token ausgeben. Und alle Feinde, die mit der Einheit, die aktiviert im Kampf sind, dürfen bis zum Ende des Zuges nicht von Order, also von Befehlen oder von freundlichen Taktikkarten betroffen werden. Auch hier quasi wieder wie bei Axel einmal, dass man die Taktikkarten unterbinden kann, aber sogar auch noch Befehle auch. Das heißt, alles, was irgendwie auf eine Attacke triggert am Befehl, sei es Set for Charge, dass man dann eine freie Attacke machen kann, wenn man angegriffen wird, sei es so ein, wie was wir eben hatten, dieses To the Last und so, das kann man damit alles verhindern. Das finde ich auch schon ziemlich stark und ich finde es gut, dass man jetzt diese beiden Effekte haben, denn das klar, das Varianz wegnehmen bei den Charges ist extrem gut. Jetzt bei 3-Order-Token wäre es auch okay, aber es nimmt halt nur Varianz weg und erhöht nicht wirklich meinen Schaden. Während ich hier noch eine Denial-Fähigkeit dazu bekomme, wo ich auch mir gut überlegen muss, wann ich die einsetze. Am besten, wenn man halt eine Einheit auslöscht und der Gegner dann nichts mehr dagegen machen kann, dass man sie auslöscht, vermutlich. Und die ich auch als sehr stark einschätze. Das zusammen jetzt mit 3 Token statt nur 2 wie früher, finde ich auch sehr gelungen. Das nächste NCU auf Stannis Seite sind dann Celise und Shireen für 5 Punkte. Die haben 2 Fähigkeiten. Einmal einen Einfluss, Fervent Conviction. Solange man eine Einheit beeinflusst, bekommt die +1 auf ihre Moraltestwürfe. Und jedes Mal, wenn sie einen Moraltest bestehen, bekommt ein Gegner, der mit ihnen im Kampf ist, eine Wunde. Also quasi so ein Stubborn Tenacity. Stubborn Tenacity. Genau. Ich überlege gerade, genau, das kann man dann quasi ja auch, wenn wir irgendwie. Haben wir Stubborn Tenacity in den Baratheons? Muss ich gleich nochmal durchgucken. Der Stag Knight Noble hatte das, ne? Da könnte man das quasi sogar kombinieren, dass man dann +2 bei Paniktest bekommt und 2 Wunden zufügt. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Wobei ich den Stag Knight Noble ja leider etwas zu teuer für seine Fähigkeiten fand. Zumindest so vom ersten Eindruck her. Man kann das dann natürlich noch irgendwie kombinieren, damit dass man in den Nahkampf schießt und dafür zusätzliche Paniktests machen muss. Genau, dann, oder wenn, das geht jetzt natürlich nicht in Kombination mit dem Stag Knight Noble, aber wenn wir gleich die Red Prices sehen werden, könnte man auch da eine Einheit beeinflussen, die dann auch bei jeder Attacke nochmal zusätzlich einen Paniktest machen muss und auch dann den zusätzlichen Schaden austeilen könnte. Die zweite Fähigkeit heißt Necessary Sacrifices, also notwendige Opfer. Und die liest sich wie folgt: Wenn eine freundliche Kampfeinheit zerstört werden würde, darf man stattdessen Celise und Shireen zerstören. Und falls man das tut, dann wird die Einheit nicht zerstört, sondern bleibt mit D3 Wunden im Spiel und gilt bis zum Ende des Spiels als eine Rollo-Einheit. Ich finde es vom Hintergrund ganz lustig, weil eigentlich jetzt Spoiler. So war genug Pause nach der Spoilerwarnung. Für die, die es noch nicht gesehen haben, Stannis verbrennt ja zumindest im Film oder lässt verbrennen seine Tochter, also Shireen. Und hier, ob man, da das ja ein Modell ist, opfert man direkt beide. Das zeigt dann, wer eigentlich die ganze Arbeit macht, ne? Wenn es egal ist, ob die Celise noch lebt oder nicht. Ja, fand ich ganz lustig. Dann kommen wir zum, also, wie finde ich die? 5 Punkte ist natürlich teuer. Das Necessary Sacrifice, ja, am Ende des Spiels bestimmt sehr gut. Gerade wenn man in so einer Situation ist, bekommt ich jemand mich noch von einem Token runter oder nicht. Kann man sie ja töten und wenn es die letzte Runde ist und sie vielleicht sogar schon aktiviert hatte, sie haben nicht die Einschränkung, dass sie noch nicht aktiviert sein dürfen. Stark, ja, und der Einfluss ist auch nicht schlecht, wenn man das in der entsprechenden Liste mitnimmt. Ich weiß nicht, ob es für die 5 Punkte tatsächlich. Wobei, doch, ich glaube, das schon für 4 Punkte wäre es vielleicht etwas gut. Ja, ist schon nett, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und finde ich so vom Design her, auch zumindest die Sacrifice-Fähigkeit sehr cool. Den Influence, weiß ich jetzt nicht so richtig, wie das im Hintergrund begründet sein soll. +1 auf Moral, okay, aber diese zusätzliche Wunde, weiß nicht. Naja, kommen wir zu Melisandre, 6 Punkte. Gibt jetzt auch ein paar 6-Punkte-NCUs. Ich habe zumindest ein anderes schon gesehen. Das ist schon krass, ne? Ist schon mehr als manche Einheiten kosten, als manche Kampfeinheiten. Gucken wir uns an, was sie kann. Sie kann einen Einfluss bekommen und erstmal, solange sie D3 die eine Einheit beeinflusst, zählt ihr als Rollor-Einheit und bekommt Wishes auf ihren Nahkampfattacken. Und in dem Moment, wo sie eine Einheit beeinflusst, darf man sich entscheiden, von dieser Einheit zwei Wunden zu entfernen und einen Paniktest zu machen. Das heißt, da kann man dann auch nochmal Wunden verlieren. Und falls man das tut, dann kann man eine feindliche Einheit als Ziel wählen und diese muss dann ebenfalls einen Paniktest machen mit minus 2 und bekommt 2 zusätzliche Wunden, falls sie den verpatzt. Und hier, also ich finde es deutlich besser als die alte Version, wo man einfach so, okay, ich opfere 3 Modelle und dann kriegst du Schaden wie sonst was, da du minus 3 Paniktest machen musst. Hier hat man 2 Wunden, die man auf jeden Fall wegnehmen muss und noch einen Paniktest dazu. Das heißt, man kann nicht so ganz kalkulieren, wie viel Schaden man bekommt. Und dazu kommt, dass sie jetzt 6 Punkte kostet. Das ist nochmal ein Punkt mehr. Dafür hat sie halt auch den zusätzlichen Effekt. Sie kann es jetzt aber auch nur noch machen, wenn sie tatsächlich eine Zone claimt. Das ist nicht auf der Aktivierung. Ich weiß nicht genau, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, ihr die Fähigkeit vorher zu nehmen. Aber es sollten jetzt mehr sein als früher, auch wenn es insgesamt vielleicht weniger Fähigkeiten gibt. Aber da ihr Trigger verschoben würde, sollte man jetzt mehr Möglichkeiten haben, das komplett zu blockieren. Also es ist immer noch sehr stark, aber man braucht jetzt noch ein bisschen mehr Setup dafür. Ich meine, wenn man sich jetzt noch ein Intimidating Presence dazu denkt, wenn man bedenkt, man hat noch Excel dabei, ja, dann können da schon extrem viele Schadensachen zusammenkommen. Aber man muss halt auch wirklich Setup dafür haben. Ne, da müssen dann irgendwie schon 3 Sachen zusammenkommen. Im Gegensatz zu früher, wo es halt, du machst einen Paniktest mit minus 3 und falls du den verpatzt, dann bekommst du 4 plus D3 Wunden. So muss man jetzt halt deutlich mehr Setup betreiben, damit man auf den gleichen Schaden kommt. Das waren dann die NCUs für Stannis. Das heißt, ich gucke mir jetzt die Commander zu Stannis an. Da haben wir als ersten Andrew Estermont, First of the Kingsmen. Der hat als Fähigkeit True Conviction, ist eine Attackenfähigkeit, die sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf funktioniert. Und die sagt, wenn man einen Gegner angreift, der noch mehr Ränge hat als man selbst, darf man seine Würfel neu würfeln. Ist prinzipiell eine coole Fähigkeit, ist vor allem bei Bogenschützen eine coole Fähigkeit, da die ja normalerweise nicht so einfach an Rerolls kommen. Man muss nur gucken, wie man mit den Bogenschützen dann Ränge verliert, um quasi die Fähigkeit nutzen zu können. Und ob sich das tatsächlich lohnt, weil man dann ja auch weniger Würfel hat. Wenn ich mir nochmal die Lightbringer angucke, die haben auf vollen Rängen ja 7 Würfel und auf dem zweiten dann 6. Das heißt, das wäre quasi gut, da auf 2 Ränge zu kommen, dafür dann die Reroll zu haben, würde sich schon lohnen. Könnte man zum Beispiel mit Melisandre machen, nimmt man aus den Lightbringer halt 2x2 Wunden raus, dann haben sie einen Rang verloren, dann muss der Gegner, also und am besten kommt der Gegner dann gar nicht mehr an sie ran. Und es ist nicht schlimm, dass ich schon weniger Modelle habe und dann können sie halt mit 6 Würfeln mit Rerolls schießen. Die zweite Fähigkeit ist First of the Kingsmen. Die Einheit, in der Andrew drinne steht, gilt, wenn man sie mit Taktikkarten als Ziel wählt, immer so, als würde man die Krone und den Brief kontrollieren. Das heißt im Endeffekt, dass alle Bonuseffekte von den Taktikkarten für diese Einheit freigeschaltet sind. Und das ist auch eine ziemlich coole Fähigkeit, da man gerade bei der Krone will man vielleicht eher nicht so, kommt drauf an, ob man jetzt in Panik das spielt oder nicht, oder der Gegner hat sie ja eben halt blockiert, dann kann man seine Taktikkarten auf die Einheit immer noch in voller Stärke spielen. Das synergiert auch ganz gut mit den Kingsmen. Er ist auch First of the Kingsmen, denn die durften sich ja Ours is the Fury rausholen aus dem Deck, nachdem sie angegriffen wurden. Und dann kann man die mit voller Stärke spielen, selbst wenn man die Zonen nicht hat. Die haben zwar schon Sunderin, aber dann bekommt man noch, was war's, Wishes und plus eins aufs Treffen, glaube ich, dazu. Das heißt, da kann man da schon eine starke Attacke draus machen. Und das halt quasi einmal pro Runde, falls man angegriffen wird, kriegt man die Karte und kann sie für die Attacke dann spielen. Wir gucken uns die Taktikkarten an. Es gibt einmal Assault Orders vom Tactics Board, eine Zone ersetzen durch eine freie Attacke oder einen freien Charge. Hatten wir, glaube ich, auch im Greyjoy Deck oder zumindest bei einem der Greyjoy Commander. Ist natürlich einfach stark. Ne? Also Attacke bekommt man immer, Charge bekommt man auf Andrews Einheit. Das ist dann wieder für eine Nahkampf Einheit nicht so cool. Aber für eine Fernkampfeinheit ist nicht so cool, da die ja keinen Charge machen möchte. So wollte ich sagen. Das heißt vielleicht doch eher in der Nahkampfeinheit, denn freie Charges sind super, dass man hier den Wahl hat zwischen Attacke und Charge. Das heißt, wenn man schon im Kampf ist, kann man auch einfach eine Attacke machen. Auch super, ist einfach eine starke Karte. Die Krone könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt nicht unbedingt in der harte Panikliste spielt, ersetzen, einfach durch eine freie Attacke und hat sie dann trotzdem für seine Taktikkarten. Zweite Taktikkarte ist Reckless Fury. Wenn eine freundliche Einheit eine Nahkampfattacke macht, bevor man die Würfel wirft, bekommt man Wishes und darf seine höchsten Attackenwürfel würfeln. Und dafür bekommt man, nachdem die Attacke durchgeführt wurde, zwei Wunden minus eine Wunde für jeden seiner zerstörten Ringe. Der hat irgendwie so ein bisschen insgesamt die Stark-Thematik auch, dass man irgendwie, je mehr Ränge man schon verloren hat, desto härter wird es irgendwie. Beziehungsweise hier halt hat man den Vorteil, dass man dann weniger Schaden bekommt. Finde ich auch eine gute Karte. Gerade das Highest Attack Die Value ist halt auch, ne, wenn man schon viele Ränge verloren hat, hat man meistens weniger Würfel. Dann lohnt sich die Karte besonders. Am Anfang bekommt man halt Wishes für zwei Wunden, das ist nicht so cool. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie da auch einen zweiten Effekt drauf gemacht hätten. Da so ganz am Anfang, wenn die Einheiten noch frisch sind, lohnt die sich halt nicht so richtig. Wenn man aber Glück hat und die erst weit mehr gegen Ende zieht, dann ist schon ziemlich cool. Und als letzte Karte haben wir Rush of Aggression. Das hatten wir auch schon bei den Greyjoys, ich glaube bei Victarion. Wenn eine freundliche Einheit einen Charge macht, bevor man den Distanzwürfel würfelt, geht man so, als hätte man alle Würfel 6 gewürfelt. Das ist richtig stark, habe ich da schon gesagt. Und man bekommt noch Critical Blow drauf. Das ist einfach ein super starker Effekt. Und deswegen gibt es da auch einen Gegeneffekt, nämlich dass man nach der Attacke vulnerable wird. Ist nicht schön. Ist jetzt aber auch nicht super schlimm. Dafür, dass man automatisch eine 6 bekommt und noch Critical Blow, finde ich das vollkommen okay. Und wenn es Andrews Einheit ist, dann bekommt man sogar nicht mal den Vulnerable Token am Ende. Also ich glaube, der passt tatsächlich sehr gut in die Kingsmen, da die ja auch etwas defensiver sind. Passt thematisch ja auch schön. Ich könnte ihn mir auch vorstellen in einer, wenn man es etwas günstiger haben möchte, in einer Sentinels-Einheit, vielleicht sogar bei dem Warden oder auch dem Faithful. Eigentlich passt der fast überall ganz gut rein. Es ist halt, die Taktikkarten voll nutzen zu können, lohnt sich bei jeder Nahkampfeinheit. Die Attackenwürfel neu würfeln zu können, ist bei einem 4-Plus-Angriffswert eigentlich fast noch besser. Also, ja, ich finde den vom Design her sehr schön, hat gute Taktikkarten. Man muss irgendwie so ein bisschen dran arbeiten trotzdem. Und es gibt nicht so die eine Einheit, wo man, ich jetzt auf jeden Fall sagen würde, vom ersten Eindruck, wo man ihn reintun muss. Das finde ich auch sehr positiv, dass man da unterschiedliche Konzepte fahren kann. In eine günstigere Einheit packen oder eine stärkere Einheit packen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich erst einmal in den Sentinels versuchen und dann irgendwie über die Flanke mit freiem Charge, langer Charge-Reichweite, und ihrer Order nutzend versuchen, irgendwie in die Flanke zu kommen und von da aus aufzuräumen. Okay, der nächste Commander für Stannis ist Davos, Hero of the Blackwater. Der hat als Fähigkeit Outflank und Pathfinder. Outflank kennen wir auch schon. Man kann die Einheit, in der er drin ist, erstmal nicht aufstellen und kann dann über die Manöverzone vom Taktikboard sie platzieren in einer in kurzer Reichweite zu einer der Flankenseiten des Spielfelds. Und dann ist sie nicht aktiviert und dann kann man böse Sachen damit machen. Und Pathfinder ist, dass man Dangerous, Hindering und Rough von Gelände ignoriert. Ja, geht halt sehr auf Bewegung. Ist bei den Baratheons halt sonst sehr wenig drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit den Sentinels. Das ist halt Sentinels und auch der Dragonstone Noble, der ja auch Sentinel hat. Da kann man schon ein bisschen mehr Bewegung machen. Da passt dann Davos vielleicht besser rein, als er das früher gemacht hat. Genau. Wir gucken uns die Taktikkarten an. Er hat 4 Taktikkarten. Final Strike ersetzt man. Das finde ich jetzt nicht so den super Verlust. Dafür bekommt man die folgenden 4 Karten. Einmal Flea Bottom Trick. After an enemy completes a melee attack. Das heißt, nachdem man mit einer Nahkampfattacke angegriffen wurde, darf man eine freundliche Kampfeinheit als Ziel wählen, die nicht diejenige Einheit ist, die gerade angegriffen wurde. Und dann kann die ein freies Manöver machen. Und falls es Davos-Einheit ist, darf er sich drehen und dann sogar einen Marsch machen. Also quasi ein Manöver mit doppelter Reichweite, da man sich ja auch vorher drehen durfte. Das ist ziemlich ähnlich zu dem Watcher on the Wall früher. Watcher on the Wall war schon ziemlich stark. Die Karte schätze ich auch als ziemlich stark ein. Damit kommt man super gut in die Flanken. Man kann es dann natürlich leider nicht mit dem Sentinel zusammen benutzen. Da muss man dann eine andere Einheit, die angegriffen wird, nehmen, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Hat hier einfach noch mehr Bewegungsmöglichkeiten und auch wieder das Starke, dass man die doppelte Aktion hat. Man kann hier gegebenenfalls sogar einen Marsch machen, kommt damit vielleicht sogar bis in den Rücken. Und dann kann man danach direkt einen Charge machen und damit halt sehr viel Schaden. Als zweite Karte haben wir Everything. Ich weiß immer noch nicht genau, wo das herkommt. Vermutlich, weil er alles, also Everything für Stannis tun würde. Zu Beginn eines Zuges darf man eine freundliche Einheit als Ziel wählen und die kann bis zu 3 Wunden erleiden. Und dann wählt man eine andere freundliche Einheit als Ziel und kann bei der genauso viele Wunden wiederherstellen. Das heißt, im Endeffekt nimmt man ein paar Modelle bei einer Einheit raus, stellt sie bei einer anderen Einheit rein. Außerdem darf man als eine dieser Wunden ein Attachment, das zuvor zerstört wurde im Spiel, in diese Einheit wieder reinstellen. Das heißt, man kann quasi einmal hier den Qyburn machen und ein Attachment wiederbeleben. Das ist schon eine starke Fähigkeit. Die Frage ist, was man so für Attachments hat, bei denen sich das so richtig lohnt. Also erstmal eins wiederherstellen ist natürlich an sich super. Die Frage ist, ob es welche gibt, bei denen sich das so richtig lohnt. Da müssen wir gleich, wenn wir die Attachments uns noch genauer anschauen, mal ein Auge drauf werfen. Aber allgemein einfach aus einer Einheit Wands, die sowieso nur irgendwo auf dem Missionsziel steht, 3 Wunden rausnehmen, in eine wichtige Einheit wieder reintun. Es geht übrigens nur für Infanterieeinheiten. Aber in zum Beispiel Stack Knights oder was auch immer man da hat, 3 Wunden wiederherstellen, sehr, sehr gut. Und halt ein Attachment auch sehr gut. Dann haben wir als dritte Karte Fealty to the Crown. Die kennen wir von früher von den Lannistern. Die ist auch relativ ähnlich geblieben. Wenn ein Gegner einen Paniktest verpatzt, dann darf eine freundliche Einheit, jetzt ist in Long Range, ich glaube früher war es Short Range, Long Range deutlich besser, kann man deutlich mehr Einheiten auswählen und es viel besser da machen, wo man es gerade braucht. Die können so viele Wunden wiederherstellen, wie der Gegner durch den Paniktest verloren hat, bis zu einem Maximum von 3 zum Glück. Wenn man die Krone kontrolliert, kriegt man einen mehr und kriegt dann auch ein Maximum von 4. Aber damals bei der Leinster-Karte war es irgendwie einfach, wenn man die Krone bekommt, plus 2 und davor war es kein Limit und teilweise hat man dann 6 oder noch mehr Wunden wiederhergestellt. Ich bin sehr froh, dass es jetzt zumindest einen Deckel gibt. Und in der Panikliste mit Lightbringern, mit Excel, allem, was sie eben hatten, wo man halt auch sicher diese Möglichkeit hat, auf die 3 oder noch mehr Wunden zu kommen, auch wieder ein ganz guter Heileffekt. Und als vierte und letzte Taktikkarte haben wir noch Parley. Wenn eine freundliche Einheit aktiviert, dann darf sie keine Aktion machen. Und dafür kann man aber eine andere feindliche Einheit in kurzer Reichweite als Ziel wählen und die darf dann oder die muss dann aktivieren. Das heißt, sie bekommt dann auch einen Aktivierungstoken, darf aber auch keine Aktion machen. Und falls man Davos-Einheit genommen hat, die nichts macht, dann darf man wählen, dass beide Einheiten 2 Wunden wiederherstellen. Das heißt, dass so ein bisschen Verhandlungen kommen. Wir sind mal nicht böse, wir machen mal nichts. Wir heilen uns auch beide ein bisschen wieder und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ist natürlich super stark, wenn man irgendwie eine Einheit von Wardens, die sowieso nur auf dem Missionsziel steht, nimmt und da stehen gerade die fiesen, was auch immer, super teuren, super hart draufhauende mit 3-Punkte-Attachment, was auch immer, gegenüber, die gerade verhauen wollen. Und dann sagt man so, ah, ich mach nichts und dafür machst du auch nichts. Okay. Ist eine super starke Karte, finde ich. Ob man das mit dem Wunden wiederherstellen machen möchte, wenn der Gegner sowieso schon volle Wunden hat, schadet es natürlich nicht. Muss man dann immer ein bisschen abwägen. Ob überhaupt Davos da in der Einheit drin ist, ist dann auch wieder die andere Frage. Wie gesagt, wenn man eine günstige Einheit, die sowieso nicht so viel gemacht hätte, nimmt und dafür dem Gegner eine wichtige Aktivierung verwehrt, finde ich das sehr stark. Ich weiß nicht, wie das früher bei der Karte war, aber was hier jetzt als Drawback quasi noch drin ist, ist, dass man ja quasi der Gegner hat seinen Zug, dann bin ich dran mit aktivieren, ich spiele die Karte, sag ich mache nichts, du aktivierst eine Einheit, machst auch nichts. Hier steht ja aber nicht, dass das der Zug des Gegners ist. Das heißt, der Gegner ist dann wieder mit seinem nächsten Zug dran, wodurch er quasi 2 Züge hintereinander hat. Da er aber ja eine Aktivierung durch die Karte weniger bekommt, hat man dann am Ende einen Zug mehr, was gerade am Anfang ja auch nicht schlecht sein kann, dass man quasi sich noch besser aktivieren kann oder eine doppelte Aktivierung hat, die man sonst nicht gehabt hätte, und all das schöne Zeug. Also Davos insgesamt vielfältig. Man hat Sachen mit Bewegung drin. Man hat diese Heilsachen drin. Man hat das Parley drin. Ja, finde ich nicht schlecht. Bringt auf jeden Fall auch einen anderen Stil mit. Macht die Stannis-Seite vielfältiger. Dann haben wir noch 2 Varianten von Stannis. Einmal den Rightful Heir und einmal den One True Kin. King, Rightful Heir, hat als Fähigkeiten 2 Befehle. Einmal Adaptive Planning. Zu Beginn eines Zuges darf man eine Einheit in Long Range zu der Einheit, wo er drinne steht, als Ziel wählen und kann dann einen Condition Token durch einen anderen Condition Token ersetzen. Genau, ist hilfreich. Je nachdem, was da halt für Condition Tokens drauf liegen, was der Gegner vielleicht durch Taktikkarten bekommen hat oder von seinen eigenen Einheiten oder von einem Warden, einem Weakened Token, könnte man zum Beispiel, wenn man eine Panikliste spielt, in einen Panik-Token umwandeln. Wenn das eine Einheit ist, die im Kampf stark ist, kann man einen Vulnerable und Panic, den man von einer Red Priestess bekommen hat, in einen Weakened umwandeln, damit man weniger Schaden bekommt. Ist auf jeden Fall eine nette Fähigkeit, jetzt nicht super stark, aber halt so, dass man genau in dem Moment das hat, was man braucht und das kann dann wieder stark sein in Kombination mit anderem. Außerdem hat er Mark Target, was zu Beginn eines freundlichen Zuges kann er auf einen Gegner in Sicht und in langer Reichweite einen Vulnerable Token legen, lässt sich natürlich auch kombinieren. Zu Beginn meines Zuges lege ich einen Vulnerable drauf. Danach ist der Gegner dran. Zu Beginn dessen Zuges wandle ich das in Weakened um. Dann habe ich zwar für die Runde beide meine Order verbraucht, aber kann halt zum Beispiel in der Attacke deutlich abschwächen. Gucken wir uns auch hier die Taktikkarten an. A Will of the One True King hat sich, glaube ich, nicht verändert. Wenn man die Krone auf dem Taktikboard nimmt, dann kann man ihren Effekt, also den Panik-Test, ersetzen, dadurch, dass man einmal alle drei Token aufteilen kann, wenn man möchte, auf unterschiedliche Einheiten. Schön. Harsh Conditions ist die zweite Einheit. Zu Beginn eines Zuges, das ist natürlich ein bisschen doof, dass sich das direkt mit beiden von seinen Ordern überschneidet, kann man einen Feind wählen und von dem eine beliebige Anzahl an Condition-Token entfernen. Und für jeden Token, den man entfernt, verliert der Gegner eine Fähigkeit bis zum Ende der Runde. Finde ich auch eine super starke Karte. Es ist halt, meistens wird es eine Fähigkeit sein, die einen stört. Was hier wichtig ist, ist es bis zum Ende der Runde. Viel Fähigkeiten verlieren und so ist nur bis zum Ende des Zuges. Das kann man dann nicht so gut einsetzen gegen offensive Fähigkeiten des Gegners, weil der Gegner sich dann gegebenenfalls noch eine andere Einheit überlegt, die er aktiviert, und dann hat man quasi nur verhindert, dass der Gegner jetzt diese Einheit aktiviert. Während man hier halt einfach sagt, komm, diese ganze Runde, die Fähigkeit ist weg, und geht dann sicher, dass er der Gegner die tatsächlich nicht einsetzen kann. Insofern ist das auch sehr gut defensiv nutzbar, dass man dem Gegner seine offensiven Fähigkeiten klaut, während solche Fähigkeiten, die man am Anfang des Zuges triggern muss, eher die defensiven Fähigkeiten des Gegners blockieren sollten, und die man dann die eher in seinem eigenen Zug einsetzt. Genau, wie gesagt, meistens wird man nur einen Condition Token entfernen. Hier ist, wie gesagt, der überlappende Trigger blöd. Ich kann nicht mit Stannis einen Token drauflegen und direkt ihn wieder wegnehmen. Aber da es ja für den Rest der Runde geht, habe ich vielleicht noch einen aus der letzten Runde oder also zum Beispiel, wenn ich am Ende der Runde erst mit Stannis den Token drauflege und dann, weil ich weiß, dass ich die Karte irgendwie habe, aber sie noch nicht einsetzen wollte, dann kann ich direkt am Anfang der nächsten Runde die Karte spielen. Und Stannis hat ja auch genug Möglichkeiten, Token hinzulegen, zum Beispiel Will of the One True King, aber auch mit den Red Priestess, da bleibt bestimmt immer mal was übrig, sodass man die Karte dann auch früh spielen kann und nicht erst, wenn es schon zu spät ist und der Gegner die Fähigkeit schon gespielt hat. Die letzte Karte ist Tactical Approach. Zu Beginn der Runde darf man diese Karte an eine freundliche Kampfeinheit anlegen und da bleibt sie dann bis zum Ende des Spiels. Und solange sie an der Karte dran ist, darf man jedes Mal bei einer Nahkampfattacke mit dieser Einheit, nachdem man die Attackenwürfel geworfen hat, einen Condition Token vom Verteidiger ausgeben und die Attacke bekommt plus D3 Wunden. Und falls das Stannis Einheit ist, bekommt man einfach plus 3 Wunden für den Token. Das ist ziemlich cool, weil im seltensten Fall ist es so, dass ein Condition Token 3 Wunden macht. Wobei bei D3 Wunden kann man halt auch schlecht würfeln. Also die sollte auf jeden Fall die erste, wenn man sie zieht, an Stannis-Einheit dran. Was sie hier ein bisschen runtergesetzt haben, ist, es geht nur noch für Nahkampfattacken. Das heißt, die Kombination mit Buster Girls, wo man das irgendwie zweimal machen kann, funktioniert nicht mehr. Ich glaube, es ist trotzdem noch eine gute Karte. Gerade in Kombination mit den Red Priestess, die halt massig Token drauflegen können, wo man halt auch mit den Lightbringern, wenn man da eine drinne hat, sich quasi ein bisschen aussuchen kann, auf welche Einheit man jetzt die Token drauflegen möchte. Zum Beispiel kann man in den Nahkampf, wo Stannis drin ist, schießen, da kann man danach mit Stannis angreifen und dann Token, die übrig geblieben sind, mit der Karte in 3 Wunden umwandeln. Das ist schon stark. Aber ich finde, dadurch, dass sie es jetzt runtergetunt haben, nur für Kampfattacken, Nahkampfattacken, finde ich auch sehr gut und Ich finde es auch schön, wenn wir Stannis nicht in Buster Girls rumlaufen sehen, sondern in Baratheon Einheit. Dann kommen wir zur zweiten Version von Stannis, nämlich The One True King, das ist quasi seine Rolor-Variante. Er hat dann auch die Affiliation Rolor und dazu noch zwei andere Fähigkeiten neben der Loyalty, nämlich Dauntless. Jedes Mal, wenn er einen Moraltest besteht, kann er eine Wunde wiederherstellen und Iron Resolve plus 1 auf Paniktest und minus 1 eine Wunde von den. Wenn man Paniktest verpatzt, dennoch. Dieses Iron Resolve nebenbei finde ich übrigens ziemlich cool, da es nicht nur diesen Glücksfaktor, quasi die Chance beeinflusst, sondern auch die Wunden. Das heißt, es geht quasi was von der Varianz in den Wunden auf jeden Fall runter und nicht nur vom der Wahrscheinlichkeit, ob man Wunden bekommt oder nicht. Das finde ich einen sehr guten Schritt in dieser Fähigkeit. Das heißt, insgesamt quasi besserer Moralwert und dann, wenn man einen Moraltest besteht, eine Wunde wiederherstellen. Also eine defensive Fähigkeit insgesamt. Dann kommen wir zu den Taktikkarten. Erstmal in Rolor's Name. Wenn eine freundliche Einheit einen Nahkampfangriff macht, bevor die Würfel geworfen werden, dann kann man sich eins von den folgenden beiden Sachen aussuchen. Und wenn man eine Rolor-Einheit ist, beides nehmen, nämlich Critical Blow und Sundering. Und nachdem man die Attacke abgeschossen hat, falls man den Verteidiger nicht zerstört hat, macht man einen Paniktest mit minus 2 auf seinen Wurf. Erinnert ein bisschen an das Cruel Method, nee, die alte Karte von Ramsey, wo man am Anfang der Runde eine Attacke machen konnte und dann halt auch, wenn man den Gegner nicht zerstört hatte, minus 3, einen Paniktest mit minus 3 machen musste. Genau, hier also. Zwei Keywords dafür, wenn man den Gegner nicht zerstört. Paniktest mit minus 2. Okay, es sind jetzt halt nur noch ein bis drei Wunden, ne, selbst wenn man ihn verpatzt. Und ja, wenn man Stannis in einer Einheit drin hat, die recht gut aufgestellt ist vom Moralwert, nochmal plus 1 bekommt durch seine Fähigkeit, kann man das quasi nutzen, um sogar noch eine Wunde zu heilen durch seine Dauntless. Das ist also nicht so schlimm. Der Nachteil auf einer Rolor Faithful ist auch nicht so schlimm, weil die ja einen 4er Moralwert haben von sich aus. Also ist schon okay, denke ich, die Karte. Auch wenn quasi ein Keyword und dafür ein Paniktest machen, klingt halt erstmal nach einem Tausch, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Karte für haben müsste, aber mit zweites Keyword dann und da die einen ganz so guten Moralwert haben, ist die, denke ich, schon in Ordnung. Die zweite Karte ist Test of Faith, also Test des Glaubens. Zu Beginn des Zuges kann man eine Rolor-Einheit auswählen, die muss dann einen Paniktest machen. Und egal, ob man den jetzt besteht oder nicht, wenn man ihn nicht besteht, bekommt man halt die entsprechenden Wunden, kann man diese Karte daran anlegen und dann, solange bis eine feindliche Einheit eine Attacke auf diese Einheit macht und die vollendet hat, bekommt man plus 1 auf seine Verteidigungswürfe. Das ist irgendwie sehr viel Text und sehr viele Bedingungen für einen sehr kleinen Effekt, finde ich. Also allein dieses, okay, du musst erstmal die Karte anlegen, musst einen Paniktest machen. Dann hält sie aber nur, bis du einmal angegriffen wurdest, aber das heißt ja auch, dass du nur einmal Verteidigungswürfe überhaupt geworfen hast. Denn, also. Okay, man kann irgendwie, wenn man anders Hits noch bekommt, geht es auch, aber das ist, glaube ich, vernachlässigbar bei der Liste. Es sei denn, man spielt gegen irgendwas, was sehr viele automatische Hits verursacht. Aber da kann ich mir momentan noch keine Liste vorstellen, die so richtig darauf geht. Also ich finde zu viel Kosten mit dem Paniktest und auch zu viel Text für einfach zu wenig Gewinn dabei. Wobei man auch das jetzt quasi wieder nutzen kann, wenn Stannis in der Einheit ist. Hier ist es einfach nur ein Paniktest. Das heißt, wenn der, je nachdem, in was für eine Einheit er steht, hat man einen 5 plus Moralwert, dann kann man das auch wieder nutzen, um eine Wunde noch zusätzlich zu heilen über seine Fähigkeit. Und wenn man doch verpatzt, bekommt man nur ein oder zwei Wunden selber. Und seine dritte Taktikkarte ist Azor Ahai. Wenn eine freundliche Einheit einen Paniktest macht, nachdem man die Würfel geworfen hat, bekommt man maximal eine Wunde Schaden. Und falls das eine Roland-Einheit ist, besteht man ihn einfach automatisch und alle Feinde, die im Kampf sind mit der Einheit, werden panisch. Das finde ich eine sehr gute Karte, weil sie berechenbar ist. Ich sehe, okay, ich habe den Paniktest verpatzt und sage dann, ich bekomme einfach nur eine Wunde. Das heißt, ich kann schon, wenn der Gegner mich angreift, für den Paniktest zumindest berechnen, was es wird. Und das automatisch Bestehen ist natürlich auch super für die Rollo-Einheiten, gerade wenn der Gegner eine Liste hat, die Effekte hat, die aufs Verpatzen des Paniktestes setzen. Dann kann man damit auf jeden Fall ihm gut reinspielen und dieses Ganze, dann darf noch mal eine andere Einheit den Paniktest machen oder ich heile Wunden oder du bekommst noch mehr Wunden oder was auch immer, fällt einfach alles weg. Also ich würde sagen, die erste Karte ist ganz okay, die zweite Karte finde ich nicht so toll und die dritte ist gut. Ja. So, nicht so der Burner, würde ich mal sagen. Leider wie eine 1.6 schon, da fand ich die Karten auch irgendwie insgesamt etwas komisch. Ich habe jetzt noch nicht den Überblick, ob es irgendwie in einer Einheit besonders cool wäre, ihn reinzusetzen. Ja. Oder ob das Rollor dann irgendwie besonders viel bringt. Da finde ich die andere Variante schon deutlich interessanter. Das waren jetzt die Commander für die Stannis-Seite. Das heißt, wir kommen jetzt noch zu den Attachments der Stannis-Seite. Da haben wir einmal Andrew Estermont für einen Punkt. Der hat als Order Insight, das gibt es jetzt häufiger, ist einfach, wenn man eine Nahkampfattacke macht, kriegt man Wishes und darf seinen höchsten Attackenwurf nehmen. Ist, finde ich, eine recht starke Fähigkeit. Also wäre so schon mal schön für einen Punkt. Und er hat dann noch True Conviction, was wir schon bei seinem Commander gesehen haben, dass wenn man auf eine Einheit mit mehr Rängen zuschlägt, man die Attackenwürfel neu würfeln kann. Und das ist in Kombination natürlich ziemlich cool, denn wenn man jetzt schon Ränge verloren hat und weniger als der Gegner hat, vielleicht auf dem letzten Rang und dadurch schon einige Würfel verloren hat, bekommt man hier das Beste von beidem. Man kann seine höchsten Attackenwürfel werfen und neu würfeln und bekommt noch Wishes obendrauf. Also finde ich insgesamt sehr gut. Ist vielleicht dann auch was für eine Fernkampf. Ah ne, geht nur auf Nahkampf. Die Insight geht nur im Nahkampf. True Conviction würde auch im Fernkampf funktionieren. Ja, sehe ich jetzt noch nicht so die Einheit, eine Fernkampfeinheit zumindest nicht, wo er dann so super reinpassen würde. Wir haben als nächstes Davos als Attachment auch ein Punkt. Wie gesagt, es gibt sehr viele Ein-Punkte-Attachments, habe ich jetzt schon bei den Neutrals gesagt, die auch sehr starke Fähigkeiten haben. Ich glaube, sie wollen Attachments einfach pushen. Ein Effekt, den das vielleicht hat, ist, dass wir tatsächlich eine Liste mit weniger Aktivierungen sehen. Da man quasi vorher nur so ein Pool hatte, Einheiten und NCUs. Und sehr wenig Attachments gespielt wurden, gerade in den günstigen Einheiten. Und jetzt sind die Attachments aber so günstig geworden und so stark, dass man quasi noch drei, vier zusätzliche Punkte einfach in Attachments steckt, die man vorher nicht gesteckt hätte. Und dann ja, hat man 3, 4 Punkte weniger für die anderen. Dazu kommt noch, dass man keinen NCU-Commander einfach für eine kostenlose Aktivierung aufstellen kann. Und dann kann es schon mal sein, dass man dadurch ein oder zwei Aktivierungen weniger hat, als man in der 1.6 Liste gehabt hätte. Jetzt aber zu Davos, dem Onion Knight. Der hat als Befehl Supply Aid, also ja, Versorgungshilfe, so ungefähr. Zu Beginn eines freundlichen Zuges kann die Einheit, in der er drinne ist, bis zu 3 Wunden sich selber machen und dafür eine plus die Anzahl der Wunden, die man sich selbst gemacht hat, einer freundlichen Einheit in Long Range wiederherstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel 3 Wunden von sich rausnehmen und dafür 4 Wunden in einer anderen Einheit wiederherstellen. Man bekommt dann quasi eine Wunde geschenkt und man hat natürlich noch zusätzlichen Wert, falls man aus einer günstigen Einheit oder aus einer Einheit, wo man gerade nicht so viele Wunden braucht, das in eine teure Einheit oder eine Einheit, die halt unbedingt, die von der Spielsituation gerade sehr viel Wert hat, die Wunden wiederherstellt. Und 4 Wunden heilen ist natürlich schon ziemlich cool, auch wenn es was kostet. Und auch er hat True Conviction, das heißt auch wieder das, wenn man weniger Ränge hat als der Gegner, kann man Würfel neu würfeln. Und der klingt jetzt tatsächlich gut in den Lightbringers, da man sich quasi selber Schaden machen kann, an der Front heilen und dann zwar vielleicht einen Attackenwürfel weniger hat, aber dafür seine Würfel neu würfeln kann, wenn man auf eine Einheit mit vollen Rängen schießt. Also das könnte ich mir als Kombination gut vorstellen und für einen Punkt finde ich das auch vollkommen okay. Geht natürlich auch in anderen Fernkampfeinheiten, die die zur Verfügung haben. Zum Beispiel den Stormcrow Archers in Bastard Girls, ja, weiß ich jetzt nicht so sehr. Aber es sind, ja. Also in einer, entweder in einer Warden-Einheit, die vielleicht gerade nicht so sehr im Zentrum des Kampfes steht, einfach um eine teurere Einheit wieder zu heilen oder in einer Fernkampfeinheit würde ich den sehen. Danach kommt Devin Seaworth, der Sohn von Davos. Der hat die Order Reckless Heroism. Wenn man Charge, bevor man den Charge macht, kann man D3 Wunde nehmen. Ist dann natürlich wieder recht zufällig, ne? Recht großer Unterschied, ob man eine Wunde oder 3 Wunden bekommt und bekommt automatisch eine 6. Und auch er hat wieder True Conviction. Automatisch eine 6 ist ein sehr starker Effekt. In 1.6 hat der noch 2 Punkte gekostet, jetzt kostet er 1 Punkt. Ich glaube, für 1 Punkt ist er okay. Könnte ich mir vorstellen in den Sentinels, damit man halt die lange Charges auf jeden Fall hinbekommt, die sie über ihre Order bekommen. Da macht man denen halt was Schaden, kommt dafür sicher rein und kann mit der Order viel besser arbeiten. Also das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Und auch hier, er kann ihnen halt Schaden machen und dafür können sie dann ihre Attackenwürfel neu würfeln. Das heißt, man kann vielleicht chargen über die Sentinel-Order, nimmt sich was Wunden, verliert dadurch einen Rang, schlägt schon mal zu und wenn man dann immer noch weniger Ringe hat als der Gegner, bekommt man sogar für die Attacke, wenn man dann aktiviert, sogar noch die Rerolls und kann nochmal gut zuschlagen. Als nächstes, ebenfalls für einen Punkt, haben wir den Dragonstone Noble, das Kavallerie-Attachment und das gibt einfach die gerade schon angesprochene Order Sentinel. Also zur Erinnerung, ne, wenn man eine andere Einheit in Norwich angegriffen wird, darf man selber eine freie Charge-Aktion auf den Attacker machen oder ein freies Manöver. Ja, ist sehr gut, würde ich sagen, für einen Punkt. Sollte man fast, ist, würde ich fast sagen, ein Auto-Include, wenn man die Punkte frei hat. Beziehungsweise, ja, okay, Auto-Include kann man eigentlich nicht sagen, weil die Ein-Punkte-Attachments alle so gut sind, dass man dann halt quasi abwägen muss, wo man welches Attachment reinstellt. Aber ja, wenn ich eine Kavallerie-Einheit habe und ich habe den einen Punkt frei, würde ich immer ihn mitnehmen. Oder wie soll ich es ausdrücken? Jede Kavallerie-Einheit ist besser, wenn man ihn für einen Punkt da reinstellt. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Freie Charges sind super, gerade bei Kavallerie, die sich halt auch noch viel besser positionieren kann, um dann den freien Charge gut zu nutzen. Schön. Dann haben wir die Red Priestess. Die wurde etwas runtergeschraubt. Die liest sich jetzt wie folgt. Jedes Mal, wenn man eine Attacke macht, kann man, bevor man die Würfel würfelt, eine Wunde nehmen und einen Paniktest machen. Und dann wird der Verteidiger panicked und vulnerable. Sie wird insofern abgeschwächt, dass man einen Paniktest machen muss. Das heißt, wenn man den verpatzt, verliert man auch Modelle. Aber egal, ob man den verpatzt hat oder bestanden hat, der Verteidiger wird immer panicked und vulnerable. Haben wir ja schon gesagt, dass das sehr gut in Kombination mit den Roll of Faithful natürlich ist, da die dann ihre Faith Tokens bekommen, da sie den Paniktest hoffentlich bestanden haben. Panicked und Vulnerable natürlich immer gut. Ich würde sie auch immer noch in den Bastard Girls sehen, dass halt immer noch für beide Attacken funktioniert. Muss man dann mal gucken, ob man den Panic Token überhaupt beim ersten Mal schon braucht. Da muss man sie beim zweiten Mal vielleicht gar nicht mehr einsetzen. Aber kann halt zweimal das Ganze benutzen und dann hauen die ordentlich Schaden raus. Wie gesagt, ein Punkt in der 1.6 fand ich sie übertrieben gut für einen Punkt. Jetzt ist alles an Attachments für einen Punkt so gut geworden, dass ich das nicht mehr so richtig einschätzen kann. Aber sie ist auf jeden Fall in so einer Panikliste immer noch das Go-To-Attachment in den Lightbringern, die dann halt, ne, die haben ihr Wishes, haben einen Panik-Token dazu. Das ist schon sehr verlässlich, dass der Gegner dann den Panik-Test verpatzt und ihre Fähigkeit triggert. Okay. Wir haben noch Axel Florent für 2 Punkte jetzt als Attachment. Der hat auch die Affiliation Rollor und hat als Fähigkeit einmal Intimidating Presence. Da hatten wir ja auch vorhin schon mal drüber geredet, dass man so eine Panikliste aufbauen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Ramsey wäre die andere Möglichkeit. Ramsey hätte dann noch Fueled by Slaughter, glaube ich, dabei. Genau. Und Axel Florent hat Zealous Fanaticism. Diese Einheit bekommt Wishes und würfelt immer ihren höchsten Attackenwürfel. Dafür bekommt sie aber auch jedes Mal eine Wunde, wenn sie einen Attackenwürfel von 1 würfelt. Ja, kann man sich jetzt überlegen, ob man, also das Rador ist natürlich cool, wenn man das für die Karten braucht oder für die für die Faithful, dass man dann nochmal eine Attacke machen kann. Ich bin aber von der Fähigkeit nicht so ganz überzeugt, da sie wieder sehr random ist. Ne? Es kann halt mal sein, dass man Pech hat und 3 Einsen würfelt oder 4 Einsen, dann geht halt auf einmal die Einheit ziemlich runter. Kann auch sein, dass man keine würfelt, dann hat man Glück gehabt, ist mir nicht verlässlich genug von dem Schaden. Prinzipiell aber natürlich Wishes und höchste Attackenwürfel lohnt sich schon auf vielen Einheiten, gerade mit dem Intimidating Present zusammen. Und da kann man auch die Kombination aufbauen mit den Lightbringers, mit von mir aus auch Buster Girls mit Red Prices drin. Ja, kann man, glaube ich, viele fiese Sachen mitmachen. Die Frage ist, ob er dann tatsächlich besser ist als der Ramsey für 2 Punkte. Und ich glaube, das war es dann tatsächlich mit den Attachments für Stannis. Insgesamt denke ich, die haben jetzt eine sehr gute Auswahl. Man kann unterschiedliche Listen aufstellen, hat die Queensmen und die Kingsmen und die Lightbringers, hat also sowohl an teureren Einheiten jetzt 3 Stück mit 7, 7 und 8 Punkten, hat im günstigen Bereich auch 3 Einheiten mit den Wardens, den Sentinels und den Faithful, hat, wenn man jetzt die Stormcrow Archer auch noch dazu wählt, 2 Fernkampfauswahlen. Ja, ich glaube, da kann man schon einiges mitmachen, kann auf diese Panikschiene gehen, kann aber auch mit Davos ein bisschen mehr auf Bewegungs-Shenanigans setzen und mit den Sentinels. Also finde ich insgesamt gelungen. Jetzt kommen wir zur Renly-Seite. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da auch tatsächlich alles. Ich glaube, bei den Einheiten brauchen wir jetzt nur die Rose Knights, die neuen. Die kosten immer noch 7 Punkte, haben immer noch eine 4er Bewegung, immer noch 3er Verteidigung, 6er Moralwert. Die Attacke hat, glaube ich, einen Würfel verloren auf vollen Rängen, ist immer noch auf die 3 plus, kosten ja auch 7 Punkte und haben dann 7, 5, 4 Würfel und keine Fähigkeit oder kein Keyword, aber dafür die Fähigkeit, dass, wenn sie eine Attacke machen, sie eine Wunde wiederherstellen dürfen und noch die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn sie eine Wunde wiederherstellen, der Gegner eine Wunde bekommt. Sind also ähnlich zu der 1.6-Variante, aber haben noch das Dauntless jedes Mal, wenn sie einen Moraltest bestehen, eine Wunde wiederherstellen und dann durch Deadly Bloom eine Wunde wieder zufügen, verloren. Das heißt, etwas runtergemacht vom Schadensoutput und ich denke, das wird man schon deutlich merken. Also man kann immer noch die Zusammenspiele mit zum Beispiel Marjorie, die wir gleich noch sehen werden, oder mit Shara, weil ich ja schon gesagt habe, dass wenn sie auf die Krone geht, kann sie eine Wunde bei einer Einheit heilen. Heilt sie bei den Rose Knights, bekommt der Gegner direkt noch eine Wunde. Ja, das geht immer noch. Aber ich fand die auch vorher schon für 7 Punkte nicht so schlimm, denn man kann die halt recht gut binden, indem man sie nicht angreift. Und dann haben sie volle Wunden und dann können sie keine Wunde heilen und damit auch keinen Schaden machen. Das heißt, sie sind auf ihre jetzt 7 Würfel auf die 3 Plus zurückgeworfen. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit den Attachments zusammenspielt. Da ich mir vorstellen kann, jetzt mit den stärkeren Attachments, wenn es da dann noch was gibt, was ihnen noch hilft, deutlich mehr Schaden zu machen, könnte es dann wieder sehr stark werden, da man quasi diese Möglichkeit nicht hat und sie dann vom Schadensoutput her von der Attacke stärker sind als 1.6 und dass dann die Schadensoutput durch die Moraltest, den man nicht mehr hat, vielleicht ausgleicht. Ich könnte mir da zum Beispiel den Dario gut drin vorstellen für Critical Blow und Precision. Und man bekommt für Attackenwürfe von 1 selbst eine Wunde, was dann quasi auch verhindert, dass der Gegner einen ignorieren kann und insofern dann eigentlich auch ganz gut ist. Das würde halt den Schadensoutput von denen im Nahkampf gut pushen, sodass man sie nicht mehr ignorieren kann. Und wenn der Gegner es trotzdem probiert, hat man selber die Möglichkeit oder nimmt man selber zwangsläufig auch Schaden. Ein Stormcrow-Lieutenant geht auch immer noch. Ja. Das ist dann die Einheit. Die eine, die Renly bisher nur hat. Ich hoffe, dass da in relativ zeitnah auch noch ein bisschen was für die Renly-Fans kommt, denn ich finde das jetzt schon ein bisschen unfair mit den 4 Einheiten, die jetzt Stannis hintereinander bekommen hat. Genau, dann gucken wir uns die NCUs an für Renly speziell. Da haben wir als erstes Courtney Penrose, den Kastellan von Storm's End. Der hat als kostet 4 Punkte, hat Castellan's Duty als Fähigkeit, 3 Order Token kriegt er und jedes Mal, wenn ein feindliches NCU aktiviert, kann man ein Order Token ausgeben, 2 Zonen wählen und falls das NCU dann eine dieser beiden Zonen nimmt, dann kann man bei einer freundlichen Kampfeinheit D3 plus 2 Wunden, also 3 bis 5 Wunden, nicht nur bei einer, sogar bei mehreren wiederherstellen. Das ist natürlich schön, wenn man mehrere Rose Knights Einheiten hat, sagen wir mal 3, die schon alle mindestens eine Wunde genommen hat, dann kann man hier, man bekommt ja mindestens 3 Wunden dafür, kann bei jeder einer wiederherstellen, gibt dem Gegner jeweils wieder eine, spielt da also gut mit zusammen. Und 2 Zonen ist natürlich schon einiges, wenn der Gegner dann keine davon nimmt, also entweder gibt es nur noch 2 Zonen, das ist natürlich toll, dann bekommt man den Effekt. Oder der Gegner setzt sein NCU halt nicht aufs Taktikboard, was auch ein super Effekt ist. Oder der Gegner muss halt eine nehmen, die er eigentlich nicht haben möchte. Und das 3-mal ist gut. Also gefällt mir sehr gut, gerade in der Kombination mit den Rose Knights. Als nächstes haben wir Aiden Estamont, der hat sich quasi von der Fähigkeit nicht verändert. Der kann den Effekt der Zone, die er nimmt, ersetzen durch 3 Taktikkarten ziehen und danach eine Taktikkarte wieder ablegen. Wobei man auch eine ablegen kann, die man halt vorher schon hatte. Das heißt, man muss sich nicht aus den 3 eine aussuchen, sondern eine, ja auch, man legt sie nicht ab, sondern sie kommt zurück ins Deck. Prinzipiell stark, da man 2 Taktikkarten mehr bekommt, ist wie gesagt unverändert, was sich aber verändert hat, ist, dass wir jetzt ja ein Limit von 5 Taktikkarten auf der Hand haben. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die Taktikkarten dann auch wieder loswerde und das schwächt ihn dann schon etwas ab, da man nicht mehr dieses, ich gehe erstmal auf den Brief, nehme mir zwei Taktikkarten, dann nehme ich nochmal Elden, kriege nochmal zwei Taktikkarten dazu und stehe dann irgendwie in der dritten Runde mit 11 Taktikkarten auf der Hand da. Und allgemein wurden Taktikkarten ja auch deutlich entschärft, gerade bei den Baratheons, die jetzt nicht mehr aufgeführte Hälfte der Karte eine freie Attacke bekommen. Ja, das heißt, er hat sich nicht verändert, aber alles andere. Er hat sich insofern verändert, dass er einen Punkt mehr kostet. Das wäre vorher schon auf jeden Fall drin gewesen. Also ich finde immer noch eine sinnvolle Wahl, wenn man gerne mit den Taktikkarten spielt. Dann haben wir die kleine Rose, die Marjorie Tyrell. Die hat immer noch die Fähigkeit, die sie vorher hatte, nämlich dass man, wenn man aufs Tactic Board geht, einer freundlichen Einheit eine Wunde wiederherstellen kann. Das heißt, auch hier wieder mit den Rose Knights natürlich die Synergie. Und man kann dann aber auch noch eine feindliche Einheit wählen und sie vulnerable machen. Finde ich okay für 4 Punkte. Ich fand sie selbst in der Kombination mit Rose Knights in 1.6 ein bisschen schwach auf der Brust. Da hat sie, glaube ich, auch schon 4 Punkte gekostet. Insofern hier noch ein Vulnerable Token mit drauflegen. Passt auch wieder gut dazu, dass die Rose Knights nicht ganz so viel Schadensoutput normalerweise haben, da sie keine Keywords und ähnliches haben. Dann kann man das hier mit ein bisschen pushen. Also auch meiner Meinung nach eine sinnvolle Auswahl für die 4 Punkte. Und dann haben wir für 5 Punkte noch Olenna Tyrell. Queen of Thorns, Fähigkeit Pulling Weeds. Jedes Mal, wenn Olenna auf eine Zone des Tactic Boards geht, darf sie eine feindliche Nicht-Kampfeinheit als Ziel nehmen. Und dann verliert die entweder ihre Fähigkeiten bis zum Ende der Runde. Oder wenn dieses NCU dann später in der Runde eine Zone auf dem Taxisport selber nimmt, dann wird eine feindliche Kampfeinheit D3 Hits bekommen und weakened. Also wieder relativ viel Text mit Bedingungen und so. Im Endeffekt, entweder verliert NCU alle Fähigkeiten oder halt später, wenn das NCU aufs Ding geht, kann man D3 Hits und einen Weekend-Token verteilen. Ich weiß nicht so ganz, wieso die jetzt bei 5 Punkten gelandet ist. Ich meine, klar, Fähigkeiten bis zum Ende der Runde verlieren ist irgendwie cool. Der andere Effekt ist auch ganz nett. Aber der Gegner kann halt auch sein NCU, von dem er die Fähigkeit jetzt unbedingt braucht, als erstes aktivieren. Also man hat quasi schon so ein Olenna muss dann eigentlich als erstes aufs Taxisport, wenn man die Möglichkeit hat. Kann man machen, ja, ist stark. Gibt jetzt auch einige NCUs für 5 Punkte oder sogar 6 Punkte. Also ja, doch, vielleicht ganz, ganz angemessen. Bin ich mal gespannt, ob die tatsächlich so viel gespielt wird. Denn nur für die D3 Hits und den Weekend sind 5 Punkte etwas teuer und beim Rest hängt es halt sehr von dem, was der Gegner dabei hat, ab, ob sich das so richtig lohnt, da die Fähigkeiten zu blockieren. Ob man quasi 5 Punkte bezahlen will, damit der Gegner vielleicht nur vom 4 Punkte NCU mehr oder weniger dauerhaft die Fähigkeit geblockt hat. Das war's dann mit den NCUs. Von Randys Seite. Ich muss sagen, die 4 Punkte NCUs gefallen mir alle sehr gut. Courtney, Elden, Marjorie, auch dann im Vergleich zu Alistar. Da hat man auf jeden Fall eine gute Auswahl und kann seine Armee auch so ein bisschen noch feintunen, da die halt alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und aber alle eigentlich ganz gut passen. Und dann je nachdem, ob man eher so mit den Rose Knights und dem Token von Marjorie spielen will oder man geht sehr auf das Heilen und das Denial quasi so ein bisschen von dem Courtney oder man geht halt einfach auf die Taktikkarten von Elden. Finde ich alles jetzt nicht, dass irgendwie einer stärker oder schwächer erscheint, sondern es einfach andere Schwerpunkte setzt. Und das ist eigentlich so, wie es sein sollte. Dann kommen wir auch hier zu den Commandern noch. Den ersten Commander, den wir haben, ist Courtney direkt, Castellan of Storm's End. Der hat als Fähigkeiten Bookkeeping. Das hatte sein altes Attachment auch schon. Das war, glaube ich, aber ein bisschen teuer. Habe ich auf jeden Fall nie gesehen. Hat aber prinzipiell eine sehr starke Fähigkeit, denn man bekommt seine Taktikkarten Handlimit um 1 erhöht. Das heißt, man darf zu Beginn des Spiels schon 4 Karten ziehen und darf dann auch immer wieder auf 4 nachziehen. Es ist natürlich, dass man nur 5 haben kann, dann ein bisschen doof. Das heißt, man muss mit dem Brief dann irgendwie ein bisschen gucken, wie man das macht. Dadurch die Fähigkeit jetzt in 2021 etwas abgeschwächt. Aber prinzipiell starke Fähigkeit. Als zweites Orders of the Crown. Wenn ein freundlicher NCU die Krone auf dem Tactics Board nimmt, dann darf man das ersetzen durch die Einheit, in der Courtney drin steht, darf ein Manöver oder einen Marsch machen. Ja, ist auch cool. Freie Bewegung, ja, ist halt im eigenen Zug. Das heißt, der Gegner kann danach dann darauf reagieren, da man ja selbst die Krone genommen hat. Da kann man. Ja, man muss den Effekt ersetzen. Ist insofern gut, dass man die Krone für die Taktikkarten braucht. Und bei Randy ist man jetzt eher nicht so auf Panik ausgelegt. Das heißt, der Paniktest würde einem nicht so viel bringen. Das heißt, ist schon okay. Kann man Courtneys Einheit vielleicht auf die Flanke stellen, dann stirbt er hoffentlich nicht ganz so schnell. Und man behält sein Bookkeeping dadurch länger und kann dann halt damit gut auch in die Flanke des Gegners kommen. Die Taktikkarten sind bei Courtney aber besonders interessant. Das erste ist Issue Commands. Das hat zwei Effekte. Das haben wir, glaube ich, auch schon bei einem der Greyjoys gesehen. Wenn die Commander-Einheit aktiviert, also Courtneys Einheit, dann kann statt dem diese Einheit eine Aktion macht, eine andere freundliche Einheit in Long Range eine freie Attacke oder einen Charge machen. Das ist natürlich eine coole Fähigkeit. Da man damit seinen starken Einheiten dann noch eine Attacke oder sogar einen Charge machen kann, dass man das aussuchen kann, ist auch super. Dann ist egal, ob sie schon im Nahkampf ist oder noch nicht. Ja, ist wieder dieses, oh, ich stehe hier auf meinem Token, habe nichts zu tun, dann macht ihr mal. Genau. Zusätzlich hat man noch die Wahl, denn wenn Courtneys Einheit halt schon tot ist, könnte man die Karte ja nicht mehr nutzen. Deswegen gibt es den zusätzlichen Effekt in 2021, der ja oft. Dann ist einfach ziehe eine Taktikkarte. Hier hat man die Möglichkeit, von einer freundlichen Einheit ein Order-Token zurückzunehmen und die Order nochmal benutzen zu können in der Runde. Ich weiß noch nicht so genau, was für sinnvolle Orders es gibt bei den Baratheons, die man damit wegnehmen könnte. Mir fällt immer als erstes von den Bastard Girls ein, nochmal schießen und nochmal angreifen zu können. Ja, ist auf jeden Fall, also es wird starke Order geben. Bei den Attachments haben wir ja schon ein paar gesehen. Insofern ist das auch immer gut und es ist halt eine super flexible Karte dadurch, ne? Ich kann sowohl das mit dem Commander machen, aber wenn ich von dem die Aktion diese Runde brauche, kann ich auch was von Orders zurücksetzen. Ist eine starke Karte. Die zweite Karte ist Surprise Strategy. Zu Beginn eines freundlichen Zuges kann man diese Karte, die ja sowieso abgelegt wird, und eine andere Karte ablegen und dafür eine Karte von seinem Ablagestapel zurücknehmen. Und falls man den Brief kontrolliert, muss man keine andere Karte ablegen, sondern nur die. Das heißt, man tauscht quasi die Karte gegen eine Karte aus dem Ablagestapel. Genau. Das auch super stark, kann sich genau die Karte, die man für den Zug braucht, nehmen. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, wenn man eine Karte möchte, die selber einen Start of the Turn Trigger hat, aber ich glaube, also das Issue Commands jetzt gerade, kann man da halt nicht direkt spielen. Da muss man ein bisschen Vorbereitung machen. Aber ich glaube, sonst haben die auch nur außer was bei Wrath in Convictions, was, oder nee, wie heißt es, Oath of Duty. was jetzt auch nicht so super wichtig ist, dass man das dann direkt spielen kann, haben die gar nichts. Insofern ist der Trigger dann auch gar nicht schlimm. Und auch eine super starke Karte. Vor allem auch in Kombination mit der dritten Karte, nämlich Counterblot. Ich glaube, alle, die dagegen spielen, hassen sie. Alle, die da mitspielen, lieben sie, wenn sie funktioniert. Ja, wenn der Gegner eine Taktikkarte spielt, auf die 3 plus canceln, mit der Krone neu würfeln, genauso wie im Lannister Basis-Deck sie war. Ist einfach stark, zusammen mit Surprise Strategy, wenn ich mir die wieder zurückholen kann, kann ich dem Gegner schon einiges kaputt machen. Mein Fazit zu Courtney ist, Taktikkarten super. Attachment, dass ich mehr von den Taktikkarten bekomme, auch super. Die andere Fähigkeit, ja, okay. Er erhöht halt nicht den Schadensoutput, aber bringt mir Kontrolle, ja, bringt mir viel mehr Taktikkarten, macht, glaube ich, Spaß, ihn zu spielen. Ich weiß nicht, ob er so dominant sein wird wie in 1.6, wo er halt einfach ein NCU-Commander war und deswegen super stark, eine gute Fähigkeit für die Rose Knights hatte und auch noch super Karten. So sehe ich ihn jetzt nicht, aber wir wollen ja auch eigentlich nicht, dass eine Sache super dominant wird. Der nächste Commander auf der Seite von Renly ist Aiden Estermont. Der hat als Order einmal Mark Target, also in Sichtweite, in Long Range zu Beginn eines freundlichen Zuges Vulnerable verteilen und Hardened. Das kennen wir schon von dem Mormont-Veteran als erstes und das ist dann auch ein paar Mal jetzt verteilt worden. Wenn ein Gegner die Einheit angreift, kann man, nachdem die Verteidigungswürfe geworfen wurden, einen Hit und nochmal für jeden schon zerstörten Rang nochmal einen Hit blocken. Und da es nach den Verteidigungswürfen ist, blockt man eigentlich nicht die Hits, sondern die würden halt direkt danach in Wunden umgewandelt. Das ist halt insofern cool, für die, die noch nicht ganz den Unterschied verstanden haben. Sagen wir mal, der Gegner hat 6 Hits gemacht, dann kann ich halt 6 Verteidigungswürfe würfeln, welche blocken, und danach kann ich nochmal Hits blocken, während ich, wenn ich vor den Verteidigungswürfeln Hits blocke, dann auch keine Verteidigungswürfel mehr dafür blocke. Das heißt, wenn ich 6 Hits hätte, erstmal 3 Hits blocken würde, dann würde ich nur noch 3 Verteidigungswürfel nehmen, um die übrigen 3 zu blocken. Und es ist natürlich deutlich cooler, 6 Verteidigungswürfel zu haben und damit Hits zu blocken, als wenn ich nur 3 Verteidigungswürfel habe und damit Hits blocke. Genau, jetzt kommt die erste Taktikkarte vom Elden, das heißt Hefty Ransom. Ransom ist ein Lösegeld. Und das hat 2 Effekte. Wenn ein freundliches Attachment zerstört wird, dann kann man diese Karte an eine feindliche Einheit in kurzer Reichweite anlegen. Ich vermute zu der Einheit, in der das Attachment stand. Und wenn man diese Einheit dann zerstört, bekommt man einen zusätzlichen Siegespunkt. Wenn ein gegnerisches Attachment zerstört wird, dann kann man diese Karte an eine freundliche Einheit in kurzer Reichweite anlegen. Und solange die Karte an der Einheit dran liegt, bekommt die Nahkampfattacke dieser Einheit einen Attackenwürfel zusätzlich und die Einheit bekommt 1 plus 1 auf Moraltestwürfe. Ganz cool, dass man hier 2 Effekte hat, denn es muss ja schon irgendwie, ist ein bisschen schwieriger zu triggern, man muss ja erstmal eine Einheit zerstören und da muss noch ein Attachment drin gewesen sein, wobei ich bei meinem bisherigen Eindruck von 2021 das Gefühl habe, dass das sehr oft sein wird, dass da ein Attachment drin ist und genau, dann kann man quasi einen Gegner noch targeten, der dann mehr Siegespunkte bringt, was ziemlich cool ist. Oder halt, wenn man einen Gegner zerstört, noch seinen eigenen Angriff nochmal pushen und auch die Defensive ein bisschen mit dem plus 1. Ist jetzt natürlich kein riesiger Effekt, plus 1 Attackenwürfel und plus 1 auf Moralwürfe, aber doch schon was sich über die Zeit dann ansammelt, weil man kann das ja jedes Mal benutzen, wenn man mit der Attacke angreift, bis zum Ende des Spiels. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Dann kann sich, ist zwar nur ein kleiner Effekt, aber der kann sich dann aufsummieren bis zum Ende des Spiels. Also insgesamt finde ich eine gute Karte, gerade weil es diese Flexibilität auch gibt. Dann haben wir Martial Superiority. Wenn ein Feind eine Attacke, eine Nahkampfattacke macht, dann darf man von ihm einen Vulnerable Token ausgeben und dann bekommt der minus 1 auf den Trefferwurf und einen Hit für jeden Treffer, den er nicht, also für jeden Miss, für jeden verpatzten Trefferwurf sozusagen. Man gibt quasi einen offensiven Condition, also Vulnerable aus, um mehr Defensive zu bekommen durch das minus 1 to Hit. Aber hat auch nochmal einen offensiven Effekt mit den Hits. Es wäre natürlich ideal in Kombination mit einem Weakened Token, da man dann schon sehr viele Treffer verhindern kann und dadurch auch sehr viele Treffer wieder austeilt. Insgesamt denke ich auch eine gute Karte, die allerdings ein bisschen mehr Setup braucht. Als letzte Karte haben wir Battle Endurance. Also sowas wie Aushalten während des Kampfes, kann man zu Beginn eines freundlichen Zuges spielen. Man legt sie an eine freundliche Kampfeinheit an und solange die an der Kampfeinheit dran ist, bekommt man für seine Nahkampfattacken Effekte und das abhängig von in welcher Runde man ist. Ab der dritten Runde bekommt man Rerolls, ab der vierten Runde bekommt man Sundering. Ab der fünften Runde bekommt man Critical Blow. Ab der sechsten Runde bekommt man noch plus 2 Attackenwürfel. Das ist natürlich in der sechsten Runde extrem hart, denn dann darf man seine Würfel neu würfeln. Und oft ist man ja irgendwie schon im Nahkampf dann. Man kriegt Sundering dazu, man kriegt Critical Blow dazu und man kriegt 2 Attackenwürfel dazu. Das heißt, man hat dann, ich würde sagen, eine 1.6 Attacke quasi. Super heftig. Aber ist halt erst am Ende des Spiels. Was halt gut ist, dass man die zu Beginn eines freundlichen Zuges spielen kann. Davon gibt es viele. Die bleibt dann das ganze Spiel da liegen und man bekommt dann immer mehr und mehr Effekte. Das heißt, man kann die halt einfach schon mal an der Einheit dranlegen und sie blockiert einem nicht Handkartenplätze. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, dass die Karte in 2021 besser ist, als sie in 1.6 gewesen wäre. Einerseits, was in 1.6 ja jetzt auch schon war, aber in 1.4 zum Beispiel noch nicht, dadurch, dass man beim Kontrollieren von Objectives in Szenarien jetzt oft ja hat, dass man mehr Ränge braucht als der Gegner. Oder es verliert, wenn der Gegner mehr Ränge hat, so rum ist, glaube ich. Dadurch gibt es allgemein weniger Siegespunkte, weil man nicht mehr so einfach die Objectives kontrollieren kann. Dadurch dauert das Spiel länger. Jetzt in 2021 wurde einiges an Schaden runtergefahren. Dadurch müsste das Spiel auch länger dauern. Das heißt, insgesamt kommt es, also sonst waren meine Spiele oft in der vierten Runde, spätestens in der fünften Runde zu Ende. Dann hat die Karte natürlich noch nicht so viel Möglichkeit gehabt, einen Effekt zu haben. Auch wenn das eigentlich schon für eine Taktikkarte und man kann sie ja bei jeder Attacke nutzen. Das heißt, wenn man mehrmals pro Runde angreift, dann kann man mehrmals vielleicht Rerolls und dann auch noch Sundering benutzen. Ist für eine Taktikkarte eigentlich auch schon ein guter Effekt. Aber der Effekt ist natürlich noch deutlich größer, wenn das Spiel noch länger dauert, ich das noch häufiger benutzen kann, noch die Bonuseffekte für fünfte und sechste Runde bekomme. Und ich denke, das wird jetzt in 2021 deutlich häufiger werden. Also insgesamt finde ich die Karte dann schon richtig stark, auch wenn sie mir erst mehr gegen Ende bringt. Aber dann bringt sie mir halt für eine Taktikkarte schon extrem viel. Ich meine, welche Taktikkarte hat mit so einem einfachen Trigger für den Rest des Spiels so einen krassen Effekt? Ich glaube, da fällt mir gerade keine andere ein. Insofern ist gut, dass quasi erst nach hinten raus ist und man damit nicht so einen Alpha-Strike machen kann, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie wirklich stark ist. Okay, das war Elden. Gefällt mir insgesamt gut, der ist so ein bisschen ausgewogen. Was mir ein bisschen fehlt, sind Kontrollelemente. Die wären bei dem super, aber die kann man ja über, zumindest fürs Tactic Board, so ein bisschen über Excel vielleicht noch mit reinbringen. Für die NCUs mit Olenna vielleicht ein bisschen, dass man das dann über die NCUs ein bisschen mehr macht. Als nächsten Commander haben wir dann, ist es schon Randy? Loras Tyrell. Der hat als Fähigkeit einen Expert Duelist. wenn man eine Attacke macht, kann man sich entweder entscheiden, einfach eine Wunde mehr zu machen oder auf die 3 plus 1 Infanterie-Attachment zu töten aus der Einheit. Hier habe ich ja schon drüber geredet, als es in der Neutral-Folge um Vargo Hold ging. Es gibt jetzt einige Expert-Duelists und es gibt auch einige Möglichkeiten, Attachments zu töten, wie zum Beispiel Vargo noch. Dafür, dass die wurden nicht so viel gespielt in 1.6, wo es sie auch schon gab. Da wurden aber halt deutlich weniger Attachments gespielt. Ich denke, dass jetzt deutlich mehr Attachments gespielt werden, weil die Effekte einfach auch bei den 1-Punkte-Attachment sehr stark sind. Das heißt, jetzt wird man vermutlich auch mehr die Leute sehen, die Attachments killen können. Ich bin mir noch nicht so sicher, was sich da insgesamt für ein Gleichgewicht einstellen wird. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich die Fähigkeit so gut finde. Ich habe einen Vorschlag gehört, ist nicht meine Idee, sage ich ganz ehrlich, dass ob man das nicht anpassen könnte, dass man quasi generische Attachments auf 3 plus killen kann, Character Attachments auf 4 plus und Commander auf 5 plus. Ich glaube, das würde mir deutlich besser gefallen. Denn wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn zwei Expert-Duelists gegeneinander kämpfen, würde man eigentlich erwarten, dass das ein enges Duell ist und dass es schwierig ist, für den einen den anderen zu töten. Aber im Spiel ist halt einfach so, ja okay, ich laufe dahin, ich würfel eine 3 und töte ihn, weil ich halt der Erste war, der den Würfel würfeln konnte. Ja, das passt für mich nicht so richtig. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf dem Schlachtfeld dann anfühlt. Ich meine, es sind halt wirklich die, die auch im Buch extrem gut im Kampf sind. Aber wenn die halt auf andere extrem gute treffen, kann es sein, dass sich das einfach etwas zu einfach anfühlt. Er bringt auch die Fähigkeit Dauntless mit, dass jedes Mal, wenn man einen Moraltest besteht, eine Wunde heilt. Das heißt, wenn man ihn in eine Rose Knight-Einheit stellt, hat man quasi wieder die alten Rose Knights. Finde ich dann auch eine sehr starke Kombination. Gerade mit dem Expert Duelist hat man halt noch den zusätzlichen Schadensoutput mit eine Wunde pro Runde auf jeden Fall dazu. Das darf man, ist nicht zu verachten auf jeden Fall. An Taktikkarten hat er Love by the Small Folk, also vom einfachen Volk geliebt. Wenn ein Feind eine Nahkampfattacke macht, dann muss der erstmal einen Moraltest machen und wenn er den verpatzt, wird er vulnerable und weakened. Hier ist nur ein Moraltest, ne? Das heißt, er bekommt nicht noch Wunden, weil er ihn verpasst hat. Und falls der in kurzer Reichweite zu Loras ist, weil er zum Beispiel gerade Loras angreift, bekommt er -2 auf seinen Wurf. Ja, ist nicht schlecht. Man kann dann quasi das Weakened direkt benutzen, um die Attacke abzuschwächen. Hat dann das Vulnerable noch für die Fähigkeit, für die eigene Offensive. Ja, ist gut. Aber hängt natürlich vom Moraltest ab. Ist wieder was, kann man sich nicht drauf verlassen, selbst mit einem -2 gegen eine Liste mit guten Moralwerten, selbst mit durchschnittlichen Moralwerten von 6 ist man mit -2 bei einer 8, dann ist zwar mehr als 50%, aber in so ca. 40% der Fällen hat die Karte halt einfach keinen Effekt. Das heißt, wieder für kompetitive Spieler, die gerne was Verlässliches haben wollen, ist das halt eher so ein Add-on, mit dem man nicht rechnen kann. Ist schön, wenn es klappt. Das aber eigentlich würde man aus einer kompetitiven Sichtweise dann schon so planen und dann halt auch den so bewerten. Er muss eigentlich auch ohne die Karte gut genug sein. Und wenn die Karte dann noch einen Effekt hat, dann nimmt man das gerne mit. Aber da man sich nicht drauf verlassen kann, berechnet man es quasi nicht mit ein. Nächste Karte ist Overgrowth, sehr viel Text. Zu Beginn eines feindlichen Zuges kann man eine freundliche Einheit als Ziel wählen. Diese macht dann auch einen Moraltest. Und falls sie mit Feinden im Kampf ist, die mehr Ränge haben als sie selbst, besteht sie diesen Test automatisch. Das ist quasi erst einmal, wann hat diese Karte einen Effekt. Ich muss erstmal einen Moraltest bestehen, aber wenn ich mit Gegnern im Kampf bin, die mehr Ränge haben als ich, bestehe ich ihn automatisch. Man könnte auch schreiben, dann müsste ich ihn nicht machen, aber durch dieses Moraltest automatisch bestehen, zum Beispiel wenn man Dauntless hat, wie Loras, bekommt man noch eine Wunde zurück. Insofern ist es wichtig, dass das so formuliert ist. Jetzt kommt, falls man den besteht, darf man diese Karte an die freundliche Einheit anlegen bis zum Ende des Spiels. Und solange die Karte an der Einheit dran liegt, kann man jedes Mal, wenn man angegriffen wird, dem Gegner einen Hit geben, plus einen Hit für jeden Rang, der in der Einheit, wo die Karte dran liegt, noch hat, drin ist. Ich glaube, das war jetzt grammatikalisch nicht so ganz korrekt. Aber ja, der Gegner bekommt, wenn er angegriffen wird, bekommt er Hits, einen plus einen für jeden Rang vom Verteidiger. Ist schon stark. Man bekommt ja mindestens zwei Hits, da man ja mindestens einen Rang noch hat, wenn man noch lebt. Jedes Mal, wenn man angegriffen wird, ja, das mit dem Moraltest ist hier auch nicht so schlimm, denn man kann es halt ein bisschen umgehen, wenn der Gegner mehr Ringe hat als man selber. Man kann auch schauen, dass man eine Einheit nimmt, die einen guten Moralwert hat. Finde ich nicht ganz so schlimm wie Love by the Small Folk. Noch besser wäre es, wenn man es irgendwie umgehen könnte mit dem Moraltest, ohne dass also am Ende, ja. Ja, ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie ich das so einschätze, mit wenn Karten erst noch irgendwie eine zufällige Bedingung haben, damit sie überhaupt einen Effekt haben. Man hat hier wieder das gleiche wie bei Elden eben. Es ist halt ein dauerhafter Effekt, das heißt, es wird sich aufsummieren. Insofern finde ich die Karte schon stark, aber wenn man halt einfach Pech hat oder es ist zu Beginn des Spiels, man hat noch keine Einheit mit weniger Rängen als der Gegner und dann verpatzt man den Moraltest, weil man halt mal eine 1 oder 1-2 würfelt oder so, ja, dann hat man halt einfach Pech gehabt und hat nicht für das gesamte Spiel diesen Effekt. Und das ist halt wieder, okay, hat man halt Pech gehabt. Nicht so das, was ich cool fände. Growing Strong ist die letzte Karte. Nachdem eine freundliche Einheit eine Attacke vollendet hat, bekommt man für jeden Rang, den man beim Gegner mit dieser Attacke zerstört hat, 2 Wunden wieder. Und falls das Loras Einheit ist, bekommt man noch eine Wunde zusätzlich pro Rang. Das heißt im Endeffekt 3 Wunden pro Rang, den man zerstört hat. Ja, ist eine nette Karte. kann natürlich super krass sein, wenn man 6 Wunden wieder heilen darf, weil man 2 Ränge zerstört hat. Ist die Frage, wie oft zerstört man tatsächlich mit einer Attacke 2 Ränge? 3 Wunden heilen ist aber auch schon gut. Also ja, die ist schon stark. Gerade weil man halt mit den Rose Knights dann natürlich, okay, ich heile. Also kann ich nochmal die eine Wunde zufügen und das läppert sich dann wieder. Ist okay. Insgesamt ist das nicht so mein Typ von den Taktikkarten her. Und eigentlich vom Attachment auch nicht, weil natürlich das Expert Duelist ist auch wieder 67% Chance ungefähr, dass es klappt. Und wenn nicht, hat man halt nichts. Ist nicht so konsistent. Wobei die eine Wunde natürlich sehr konsistent ist. Aber für eine Wunde ist die Fähigkeit eigentlich dann, ja. Ist natürlich, ich finde eine Wunde machen stark. Vor allem gegen defensive Einheiten. Vor allem, wenn die Attacke sonst irgendwie abgeschwächt wird. Weil man dann auf jeden Fall den Paniktest triggert. Jetzt spielen die Tyrells nicht so sehr auf Paniktest, deswegen ist es nicht ganz so wichtig. Aber ja, man will ja eigentlich die Attachments killen und das geht halt nur auf zufälliger Basis. Und ja, insgesamt halt irgendwie ein recht glücksabhängiger Commander, bei wenn es halt scheiße läuft, dann läuft es halt scheiße und du kriegst deine Effekte nicht und musst halt dann irgendwie ohne Dinge das ganze Boni gucken, dass du das Spiel noch gewinnst. Aber nur weil ich das solche Effekte doof finde, heißt das ja nicht, dass das allgemein doof ist. Also wenn ihr gerne sowas macht, dann fühlt euch, dann ignoriert mich einfach. Ich gehe lieber mal zu Renly über. Der hat als Fähigkeit, also der hat auch 2 Versionen. Ich nehme jetzt erstmal den Charismatic Air. Hat Boldness and Courage in der neuen Variante. Das bedeutet, dass wenn man volle Ränge hat, bekommt man einen Würfel mehr. Ansonsten zählt man so, als hätte man einen Rang mehr. Das heißt, hier ist einfach auf vollen Rängen ist es ein bisschen abgeschwächt worden. Gilt sowohl für Fernkampf als auch für Nahkampf. Er hat Embolden, das heißt freundliche Einheiten in kurzer Reichweite. Das heißt, die Einheit, in der Randy ist auch selbst, bekommt +1 auf Moraltestwürfe. Auch hier gucken wir uns die Taktikkarten an. Wir haben Wealth and Charisma. Wenn ein freundliches NCU eine Zone auf dem Tactics Board nimmt, kann man den Effekt der Zone ersetzen durch entweder drei Wunden auf eine beliebige Anzahl von Einheiten wiederherstellen. Ist natürlich toll, wenn man drei Einheiten Rose Knights hat, die schon jeweils eine Wunde verloren haben. Da kann man die wiederherstellen und noch drei Wunden austeilen. Oder alle Condition Tokens von allen freundlichen Einheiten entfernen. Moment, hier steht tatsächlich: Remove all condition tokens from each friendly unit, combat unit. Das ist krass. Gerade gegen Condition Tokens Listen. Aber wenn mein Englisch mich nicht täuscht, steht hier: Entferne alle Condition Tokens, also alle Token, Zustandstoken von allen. Also hier steht nicht allen, aber hier steht each. Und each in dem Zusammenhang müsste alle heißen. Ja, okay, das ist krass. Und für jeden Token, den man entfernt hat, kann man auch einem Feind, der im Kampf ist, mit dieser Einheit eine Wunde zufügen. Ich finde den Effekt gerade deutlich zu stark eigentlich und könnte mir vorstellen, dass das nicht so gewollt ist, aber nach meinen Englischkenntnissen ist das ziemlich krass. Vor allem, wenn man halt, also gegen eine normale Liste ist vielleicht nicht so krass. Wobei, selbst da, wenn ich jetzt zwei Condition Tokens entferne und zwei Wunden zufüge, ist auch schon ein starker Effekt. Aber wenn ich jetzt an irgendwie wirklich eine starke Liste denke, also wenn ihr gegen Brandy spielt, Condition Tokens direkt wieder ausgeben. Direkt wieder ausgeben. Denn wenn die auf einmal einfach alle weg sind, das. Huiuiuiui. Da bin ich mal gespannt, ob ich jetzt einfach total auf dem Schlauch stehe. Ja. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich erstmal nachfragen soll und dann das aus der Folge rausschneiden und so tun, als hätte ich natürlich alles schon vorher gewusst. Aber. Ja. Das klingt schon ziemlich cool. Und wie gesagt, die erste ist auch mit den Rose Knights stark. Dann haben wir Younger, Bolder and Far More Comely. Wenn eine freundliche Einheit einen Moraltest besteht, dann kann man diese Karte an diese freundliche Einheit ranlegen, bis die Einheit, in der Randy drin steht, zerstört wird. Und solange man diese Karte attached hat, bekommt die Einheit, solange man in Long Range zu Randys Einheit ist, ein Würfel mehr bei seinen Nahkampfattacken. Das ist irgendwie sehr viel Bedingung. Das haben sie, habe ich das Gefühl, ist jetzt in 2021 auch deutlich mehr, dass Karte mit viel Text gibt. Finde ich prinzipiell nicht schlecht, wenn es irgendwie thematisch cool ist und auch irgendwie sinnvoll. Hier ist aber irgendwie, finde ich, ein zu geringer Effekt dafür. Also ich bestehe einen Moraltest, dann bekomme ich die Karte, wenn Randys Einheit stirbt, verliere ich die Karte, solange ich die Karte habe, aber auch noch in Long Range zu Randy bin, bekomme ich plus einen Attackenwürfel. Okay, das wird im Spiel vermutlich relativ einfach sein, da Randy vermutlich irgendwo in der Mitte steht und dann ist fast alles in Long Range zu ihm, hätte ich vielleicht besser gefunden, wenn man einfach den Passus rauslässt und einfach sagt, du bekommst deinen plus einen Attackenwürfel. Plus ein Attackenwürfel ist jetzt auch nicht so super strong, dass man da jetzt irgendwie noch eine Einschränkung für braucht, um es zu balancen. Ja, weiß nicht. Also was bringt mir die plus ein Attackenwürfel? Ist halt irgendwie eine ganz nette Karte. Ja. Start of a friendly turn ist der zweite Trigger. Draw one tactics card. Würde ich vielleicht eher machen. Allein schon, weil mir das oben zu viele Bedingungen sind. Also ich meine, klar, wenn man irgendwie. Na. Ich finde die nicht so gut. Okay. That will make me king. Zu Beginn eines freundlichen Zuges darf man einen von drei Effekten wählen. Einmal ziehe eine Taktikkarte, das heißt, man hat sich hier quasi einfach den zweiten Effekt gespart und das als Choose One von den dreien gemacht. Dann zweiter Effekt ist eine freundliche Einheit in kurzer Reichweite von Renny Baratheon wählen und eine Wunde wiederherstellen. Und der dritte Effekt ist alle Einheiten vom Gegner in kurzer Reichweite von Renly. Oh, ich habe mich. Diesmal habe ich mich tatsächlich verlesen. Alle Einheiten war der beim zweiten Effekt. Alle Einheiten in kurzer Reichweite von Renly dürfen eine Wunde wiederherstellen. Und beim dritten Effekt ist, alle Gegner in kurzer Reichweite von Renly bekommen eine Wunde. Hier auch wieder, Renly ist natürlich in kurzer Reichweite zu sich selbst. Das heißt, der darf auch eine Wunde wiederherstellen. Das synergiert natürlich wieder gut mit den Rose Knights. Wenn man sie schön hingestellt hat, kann man. Ja, wenn man sie super gut hingestellt hat, kann man vielleicht sogar 5 Wunden wiederherstellen. Meistens werden es wohl 3 sein, wenn die schon entsprechend Wunden verloren haben. Dadurch macht man mit den Rose Knights wieder eine Wunde. Das heißt, wenn man mit den Rose Knights gut spielt und der Gegner sie auch tatsächlich angreift und Wunden macht, dann braucht man den dritten Effekt nicht wählen, sondern kann den zweiten wählen und hat den dritten quasi mit dabei. Insgesamt ist das halt auf jeden Fall ein Commander, der sehr gut mit den Rose Knights synergiert. Wir haben bei der ersten Taktikkarte das Heilen von Wunden, wir haben bei der dritten Taktikkarte das Heilen von Wunden, beides sogar in mehreren Einheiten gleichzeitig. Und wir haben seine eigene Fähigkeit, die nochmal den Angriff verstärkt. Das kann mit seiner zweiten Karte dann sogar noch mehr verstärkt werden, dass man vielleicht +2 Würfel bekommt, wodurch sie dann im Nahkampf auch deutlich gefährlicher werden und dann nicht so einfach ignoriert werden können. Und er gleicht die Schwäche, die die Rose Knights noch haben, wenn sie angegriffen werden, nämlich dass man über den Moralschaden machen kann, mit dem Embolden noch ganz gut aus. Okay. Ja. Finde ich insgesamt ganz gut. Wie gesagt, die eine Taktikkarte finde ich irgendwie für den Effekt etwas zu kompliziert. Aber die anderen beiden finde ich jetzt auch nicht besonders spannend, aber sind halt gut in Kombination mit den Rose Knights. Dann gucken wir uns die zweite Taktikkarte an, nämlich Lord Paramount of the Stormlands, die zweite Commander-Version, meinte ich natürlich. Da hat er eine Innate Ability, die er also nicht verlieren kann, nämlich Boisterous Charisma. Diese Einheit kann nicht von gegnerischen Ordern, also Befehlen, Taktikkarten oder gegnerischen Einflüssen von Nicht-Kampfeinheiten als Ziel genommen werden. Das ist eine super gute Einheit, da die quasi Counterplay vom Gegner verhindert. Und selber Counterplay ist. Also sowohl der Gegner kann auf das, was die Einheit macht, nicht wirklich reagieren. Zumindest nicht, wenn es dann die Einheit, wo Randy drin steht, wieder betreffen würde. Und er kann selber seine Einheiten nicht unterstützen, wenn es. Ja, okay, unterstützen geht meistens, weil sowas wie deine Einheit bekommt Sundering und darf Würfel neu würfeln, bezieht sich dann ja auf den gegnerischen. Aber er kann mir quasi nichts denyen für diese Einheit. Also mir keine Fähigkeiten wegnehmen. Und all sowas. Mir keinen Schaden wirklich machen durch Taktikkarten und Befehle. Das ist schon ziemlich cool. Und dazu hat er dann noch Stalwart +2 auf Moraltestwürfe. Kann auch nie schaden. Gucken wir uns seine Taktikkarten an. Wir haben Inexplicable Return. Wenn ein freundliches NCU eine Zone auf dem Taxisboard nimmt, dann darf man den Effekt ersetzen und sich einen von zwei möglichen aussuchen, nämlich entweder ein freundliches Attachment von einer Einheit zu einer anderen Einheit in langer Reichweite bewegen, in der selber noch kein Attachment war, oder ein zuvor zerstörtes Attachment in eine eigene Einheit setzen, in der auch aktuell kein Attachment ist. Ja, ist ziemlich gut, cool, gerade ein zerstörtes Attachment wieder reinbringen, zum Beispiel hier Randy selber. Ja, ist auf jeden Fall eine starke Karte. Dieses Bewegen ist vielleicht eher, wenn man sieht, die Einheit stirbt gleich und man hat sowieso die Karte auf der Hand. Ja, dann kann man das vielleicht mal machen, wenn man auch das, was man auf dem Tactics Board hat, gerade nicht braucht. Zum Beispiel die Krone ist bei den Baratheons ja vor allem bei Randys Seite oft so ein, okay, ich will sie für die Taktikkarten haben, aber Panik, meine Liste ist halt nicht wirklich auf Panik ausgelegt und der eine Panik-Test bringt mir nicht so viel. Da könnte man das hier vielleicht mal machen. Dann haben wir Hidden Affairs. Nachdem eine freundliche Einheit, die nicht Randy beinhaltet, angegriffen wurde, darf Randys Einheit eine Attacke oder einen Charge auf den Gegner, der die Einheit angegriffen hatte, machen und dabei seinen höchsten Attackenwürfel benutzen. Ist auch eine ziemlich coole Karte, ist schwieriger zu umzusetzen als andere Karten, weil es halt auf die gleiche Einheit, die den Angriff gemacht hat, sein muss. Das heißt, man muss dann Randy vielleicht erstmal ein bisschen zurückhalten, damit der quasi alle bedroht, die meine anderen Einheiten dann angreifen. Dann ist aber wieder die Sache, dass die sich ja dann einfach zu 100% alignen können. Das heißt, ich muss mich irgendwie genauso hinstellen, dass ich, wenn sie sich 100% alignen, schon in der Flanke stehe und dann noch angreifen kann. Ist alles ein bisschen schwierig. Bekommen gute Spieler hin. Das ist wirklich einer der Sachen, finde ich, die am meisten Vorteil bringen, wenn man sich wirklich mit dem Spiel auseinandersetzt und sich Gedanken darüber macht, wie man seine Armee optimal platziert. Da kann man so viel rausholen, einfach durch, ob meine Einheit einen Zentimeter weiter links oder einen Zentimeter weiter rechts steht. Und ich glaube, das ist doch das, womit gute Spieler am meisten sich von Spielern, die sich da nicht so viele Gedanken drüber machen, abgrenzen. Und gerade bei solchen Karten ist das dann einfach so wichtig, dass ich vorausgedacht habe und meine Randy-Einheit so stehen habe, dass wenn der Gegner sich 100% alignt und ich deswegen nicht chargen könnte in die Front, ich aber in der Flanke stehe. Dann zwinge ich dadurch quasi den Gegner, sich 50% zu alignen und bekomme hier über die Karte einen freien Charge. Ich könnte mir das auch gut mit Stannis, mit Randy in Sentinels vorstellen, der auf der Flanke steht und halt, wenn das erste Mal irgendwie eine Einheit angegriffen wird, bewegt er sich nochmal und kann dann hier mit der Karte, wenn das nächste Mal eine Einheit in seiner Nähe tatsächlich angegriffen wird, dann den Charge in die Flanke machen. Als letzte Karte haben wir noch In His Brother's Shadow. Denn wir wissen alle, Renly ist zwar ganz nett, aber der einzige wahre König ist natürlich Stannis. Und Renly wird immer in seinem Schatten stehen. Wenn der gegnerische Commander aktiviert, dann darf man sich einen Effekt aussuchen. Entweder darf Randys Einheit einen freien Manöver oder Retreat machen, was halt auch wieder ganz gut in dieses Bewegungsding passt, dass man Hidden Affairs dann zum Beispiel gut einsetzen kann. Und der zweite Effekt ist, dass wenn die Einheit des Commanders in langer Reichweite zu Randy ist, dann verliert der Commander alle Fähigkeiten bis zum Ende der Runde. Es hat auch noch einen zweiten Trigger, nämlich zu Beginn eines Zuges. Falls der gegnerische Commander schon zerstört wurde, denn dann kann man der ja nicht mehr aktivieren und man könnte diese Karten nicht mehr einsetzen, darf Randys Einheit zwei Wunden zerstören. Finde ich schön, dass sie das drauf gemacht haben. Zwei Wunden heilen. Finde ich schön, dass sie das drauf gemacht haben. Ist halt einfach. Vom Design insgesamt sieht man, dass sie sich jetzt Gedanken gemacht haben, dass das Ganze irgendwie ein bisschen runder ist, dass man nicht Karten auf der Hand hat, die man gar nicht mehr einsetzen kann. Ja, zwei Wunden heilen ist netter Effekt. Und wir haben natürlich wieder Rose Knights heilen, Wunden machen. Dadurch wird der Effekt dann vielleicht sogar stark. Genau. Insgesamt freies Manöver, freier Rückzug ist cool. Die andere kommt natürlich stark auf den Commander an, was der für Fähigkeiten hat. Kann ich mir auch cool vorstellen. Also ich finde, insgesamt hat der ganz coole Karten, die vielleicht etwas Setup brauchen und etwas situativ sind. Das sind meine Gedanken zu Randy. Das waren dann jetzt hoffentlich alle Commander für Randy. Ich weiß noch nicht, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas durcheinander gebracht habe. Aber die Folge ist, glaube ich, auch so lang genug. Und ihr dürft mich dann freundlich darauf hinweisen und dann trage ich das am Anfang der nächsten Folge noch nach oder schneid's vielleicht sogar nachher noch in die Folge rein. Jetzt aber zu den Attachments. Das erste, was wir haben für Randy, ist Brienne the Blue. Kostet jetzt einen Punkt. 1,6 Zeiten sind vorbei, wo man sowas einfach kostenlos bekommen hat. Finde ich super, denn die war halt einfach Auto-Include. Man kann sie nur spielen. Also nee, man kann sie nicht nur spielen, wenn auch nur Randy drin ist. Aber sie hat eine Fähigkeit, die sich auf Randy bezieht, nämlich falls Randy attackiert wurde, dann darf die Einheit, in der Brienne drin steht, eine Attacke oder eine Charge-Aktion auf den Angreifer machen. Das heißt quasi das, was Randy als Taktikkarte hatte für alle Einheiten, oder für eine Einheit mit Attachment, die angegriffen wird, hat sie für nur speziell auf Randy bezogen. Auch hier gilt wieder das gleiche. Stellungsspiel extrem wichtig. Wenn man sich gut hinstellt, kann man da viel, viel mehr Schaden zu machen. Ich gehe so sehr auf das Stellungsspiel ein, weil bei dem Spiel mit den Greyjoys, das ich gemacht habe, habe ich gesehen, wie extrem wichtig das ist. Ich habe es nämlich total verkackt. Ich hatte eigentlich guten Plan. Ich hatte gute Karten. Ich hatte gute Kombinationen im Kopf. Aber ich habe meine Einheiten einfach ein bisschen doof hingestellt und dann geht so gar nichts mehr. Dann kann man einfach dieses, was man vielleicht an Strategie und Planung sonst hat, kann man einfach nicht mehr einsetzen. Deswegen ist es so wichtig. Das heißt, falls ihr euer Spiel verbessern wollt, achtet mal darauf, dass ihr euch wirklich nicht nur Gedanken habt, macht auf einer größeren Ebene, wer soll gegen wen kämpfen, welche Karten kann ich kombinieren, sondern mal extrem aufs Stellungsspiel achtet. Wo stelle ich mich hin? Und dann auch, wo ist der Gegner, wenn er meine Einheiten angreift? Wo ist er, wenn er sich 100% alignt? Wo ist er, wenn er sich 50% alignt? Und dann halt so hinstellen, dass ich in der Flanke bin, wenn er auf 100% geht, damit ich den Angriff noch hinbekomme. Jetzt, einige Spieler werden sagen, ja, ist doch klar, aber ich glaube, viele machen sich auch einfach nicht so tiefgehende Gedanken darüber. Und das ist ja auch vollkommen okay, aber wenn ihr euer Spiel verbessern wollt, ist das einer der Ansätze, wo ich wirklich sagen würde, da kann man sehr viel rausholen. Weiter geht's mit den Attachments, aber ist ja nicht so, als wäre die Folge nicht schon lang genug. Und genau, wir haben den Pikeman Captain, der jetzt in der Attachment-Box drin ist, so wie er vom Artwork her aussieht, sieht er nach einem Haus Tyrell aus. Es gibt die Vermutung, dass es eine Tyrell-Pikeman-Einheit geben wird. Schauen wir da mal. Der hat einfach Boldness and Courage. Wie gesagt, das Wort etwas abgeschwächt. Ich finde es für einen Punkt etwas schwach auf der Brust. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den reinstecken würde. Also prinzipiell kann man den überall ganz gut reinstecken, am besten natürlich in einer nahkampfstarken Attacke-Einheit. Gibt es aber fast nicht bei den Baratheons, außer die Stag Knights, aber da will man ihn nicht reintun, da ihm da mehr Ränge für die Würfel nichts bringen, da die immer 7 haben. Sentinels könnte man machen, aber die Fähigkeit als einzige Fähigkeit bei einem Punkt überzeugt mich nicht. Sehr selten, dass ich jetzt bei Attachments sage, gerade bei den Ein-Punkte-Attachments, dass mir das nicht wert ist. Bei den meisten bin ich so, ja, das ist schon sehr stark für einen Punkt. Gucken wir uns mal den Thornwatch Sentinel an. Hier ist es das gleiche, der ist auch in der Attachment Box. Man erwartet deswegen, dass es auch noch eine Thornwatch Einheit geben wird. Hat auch die Fähigkeit Dauntless, wie wir sie bei Loras gesehen haben. Passt also gut in die Rose Knights rein und hat dann quasi wieder die alte Version der Rose Knights. Und als zusätzliche Fähigkeit hat er, also kurze Erinnerung, ne, Moraltest bestehen, eine Wunde wiederherstellen. In den Rose Knights heißt es halt auch eine Wunde machen. Und hat zusätzlich noch die Fähigkeit Pathfinder, nämlich Dangerous, Hindering und Rough Keywords ignorieren. Das finde ich auch eine super Fähigkeit. Man kann zum Beispiel Stakes auf einen Token legen und dann, wenn der Gegner sich draufstellt, kriegt er Schaden und jedes Mal, und wenn er sich runterbewegen möchte, kriegt er auch wieder Schaden und wenn er eine Attacke drauf machen möchte, kriegt er auch wieder Schaden und ich glaube 1 plus D3 sind das tatsächlich, falls ihr das nicht jetzt auch geändert haben, und das ist schon extrem. Und dann die Rose Knights stattdessen können halt einfach sich draufstellen und draufstehen. Und das ist halt das, was sie wollen. Da muss der Gegner sie angreifen. Dann macht er ihnen Schaden und dann kommt die ganze Maschinerie ins Laufen, die in 1.6 die Rose Knights schon bei einigen zum Schrecken gemacht haben. Genau. Oder natürlich die anderen auch. Hindering Rough ist halt auch super, gerade da die Rose Knights ja eigentlich, also ich sage jetzt immer Rose Knights, man kann den natürlich auch in einer anderen Einheit spielen. Sentinels könnte ich mir gut vorstellen, die dann ihre Sentinel Order auch im schwierigen Gelände gut nutzen können. Aber man kann halt die Geländestücke platzieren mit den entsprechenden Keywords und sich selber dadurch viel besser bewegen, als der Gegner es kann. Und das ist nicht zu unterschätzen oder nicht zu überschätzen. Also ich glaube, also man sollte es nicht unterschätzen. So. Und das finde ich jetzt sind zwei gute Fähigkeiten, finde ich für einen Punkt jetzt im Vergleich mit anderen Attachments dann okay. Als nächstes haben wir dann als zwei Punkte Attachments erstmal Courtney Penrose. Der hat Tactical Reposition als Order, also als Befehl. Zu Beginn eines feindlichen Zuges darf man ein 3 Zoll Shift machen. Und zwar mit einer freundlichen Einheit in kurzer Reichweite. Ja, ist cool, wenn man davon ausgeht, dass der Gegner einen jetzt angreifen möchte. Dann kann man halt einfach nochmal 3 Zoll zurückshiften, dann kommt er vielleicht nicht dran und muss dann halt was anderes machen. Außerdem hat er noch Orders of the Crown. Wenn ein freundliches NCU die Krone besetzt, dann darf man den Effekt dadurch ersetzen, dass Courtneys Einheit ein Manöver oder einen Marsch machen kann. Auch hier wieder bei Randys Seite ist Krone ersetzen schon ganz cool, weil man mit dem Paniktest nicht so besonders viel anfangen kann, aber den für die Karte möchte. Das ist jetzt zum Beispiel, also ich glaube allgemein, dass viele der 2-Punkte Attachments jetzt in 2021 das Problem hatten, dass früher 3-Punkte Attachments hatten, nämlich, dass man zu viel anderes für die Punkte bekommt und deswegen die Effekte deutlich stärker sein müssten. Und jetzt sind die 1-Punkte Attachments so stark und 2 1-Punkte Attachments, 2 so starke Effekte. Da muss man schon selber einen sehr guten Effekt haben. Und das sehe ich hier noch nicht so richtig. Einerseits, weil das Orders of the Crown halt ein Replacement-Effekt ist. Auch wenn man jetzt den Paniktest nicht so toll findet, ist trotzdem eine NCU-Aktivierung. Ne? Denn ich muss ja erstmal auf die Krone gehen. Das heißt, ich opfer trotzdem den Effekt, den ich vom Taktik-Sport bekomme, für den Zug. Und das Reposition geht halt auch nur einmal pro Runde. Es ist nur ein 3-Zoll-Shift. Ja, kann ganz cool sein, aber muss man sich auch vorher schon gut positioniert haben, damit es auch einen ordentlichen Effekt gibt. Also insgesamt für 2 Punkte, wenn ich überlege, was es für 1-Punkte-Attachment so gibt, Jetzt bei Randy waren die noch nicht, war zumindest der Pikeman nicht so toll, aber zweimal irgendwie das Gelände ignorieren und noch jedes Mal, wenn ich einen Moraltest bestehe, eine Wunde herstellen, finde ich halt im Doppelpack cooler als Courtney, muss ich sagen. Dann gucken wir uns Loras an für 2 Punkte, hat auch Expert Duelist in dieser Variante und Precision und ja, macht einfach Schaden. Ne, quasi immer eine Wunde oder das Attachment killen und noch für jede 6, dass der Gegner direkt eine Wunde bekommt und keine Verteidigungswürfel mehr würfeln muss. Ja, ist auf jeden Fall stark, würde ich jetzt auch stärker als Courtney einordnen, auch wenn es natürlich irgendwie in eine ganz richtige, andere Richtung geht und deswegen schwierig zu vergleichen ist. Ja. Ich überlege gerade, ob man den so vergleichen kann mit Vago. Vago bringt halt Wishes mit, ist ein Keyword. Er bringt Precision mit, ist ein Keyword. Vago kann dann, wenn der Paniktest verpatzt wird, was gegen eine 6er-Einheit auch ungefähr 2/3 dann ist, dank Wishes, ein Attachment killen, wenn er den Weaken-Token wieder ausgibt. Er kann auch ein Attachment killen mit 2/3 Wahrscheinlichkeit. Könnt ihr euch dann ja mal selber ausrechnen oder überlegen. Ich glaube, die sind recht vergleichbar. Und dann vielleicht in diesem Vergleich sieht man auch vielleicht mal Vago Hold. Klingt zwar irgendwie so krass, weil es irgendwie alles so gut zusammenpasst, aber es passt halt auch nur, wenn man den Paniktest auch verpatzt. Beziehungsweise Vago hat natürlich den riesigen Vorteil, wenn ich woanders einen Weaken-Token herbekomme, dann ist es halt eine sichere Sache, aber den muss ich halt auch erstmal herbekommen und dann mit die Attacke machen können. Deswegen kommt es dann auch immer wieder darauf an, was man spielt. Ich glaube, jetzt auf Randys Seite habe ich jetzt nicht im Kopf, ob es irgendwas gibt, was quasi direkt mit der Attacke das Weekend austeilen kann, sodass man Vago nehmen könnte. Ja, wie gesagt, allgemein bei diesen Expert-Duelists finde ich schwierig, da früher die nicht gespielt wurden, da allgemein so wenig Attachments gespielt wurden. Jetzt ändert sich das. Und ich bin gespannt, wie es sich ändern wird. So, ich habe zwar das riesige Gefühl, dass ich was vergessen habe, aber mit was 2 Stunden 40 Minuten würde ich sagen, habe ich euch genug Content geliefert erstmal. Ich finde die Baratheons gerade von den Grundeinheiten super überarbeitet worden. Die haben jetzt einiges, was sich deutlich interessanter anfühlt. Die Wardens sind die defensive Einheit. Die Sentinels haben jetzt deutlich mehr Mobilität. Die Stag Knights sind endlich gut spielbar. Sind die, die krass sind, sowohl defensiv als auch offensiv und immer krasser werden noch im Verlauf des Spiels. Einzig die Champions of the Stag finde ich leider ein bisschen langweilig von ihren Fähigkeiten. Aber ja, Kavallerie kann man immer benutzen. Ne? Und dann gibt es auf Stannis Seite jetzt halt mittlerweile echt viel Auswahl. Man kann Fernkampfeinheiten spielen. Man hat dieses Kingsman, Queensman, die man mit reinbringen kann. Gerade hängt dann gerade vom Commander ab, ob der auf Rolor setzt oder nicht. Ja, ist wirklich viel Vielfalt. Ich hoffe mir, dass das bei Renly auch bald genauso ist. Man hat den Dragonstone Noble noch als kleine Aktivierung bei Stannis. Das finde ich schon alles ziemlich cool. Ist auch, glaube ich, eine der Fraktionen, die ich als erstes, wenn ich nochmal zum Spielen komme, aufstellen werde, um zu gucken, wie sich das geändert hat. Denn ich glaube, das ist was, wo sich wirklich einiges geändert hat und man jetzt einiges machen kann, was man vorher nicht machen konnte. Und sich das dann auch anders anfühlt. Es wurde auch relativ viel am Taktikdeck geändert, da es nicht mehr dieses, du greifst mich an, okay, jetzt kriegst du 3 Attacken ab ist. Ja, finde ich gelungen. Das war also die Folge zu den Baratheons. Und wenn es euch gefallen hat, ihr die Beratheon schon ausprobiert habt oder allgemein andere Gedanken zum 2021 Update habt, freue ich mich immer über einen Kommentar. Entweder direkt unter der Folge oder bei Facebook im Discord von Tabletop Warden. Wenn ihr da noch nicht seid, könnt ihr da auf jeden Fall auch hinkommen. Dann poste ich das auch. Und ansonsten erinnert mich daran, falls ich irgendwie vergessen habe. Ich habe das Gefühl, ich habe jemanden vergessen. Und guckt, dass ihr euch Listen macht. Guckt, dass ihr sie spielt, es testet, euch darüber austauscht und das Ganze wieder ein bisschen ans Laufen kommt, was meinem Gefühl nach im Warten ein bisschen runtergeschraubt wurde. Habt Spaß zusammen.